Guten Abend, liebes Publikum. Wir begrüßen euch im Namen der Gruppen Radical M und Gegenstrom zur zweiten Veranstaltung der Veranstaltungsreihe Rechtspop und Sündenbock. Im Rahmen der Mobilisierung gegen den am nächsten Wochenende in Köln stattfindenden Anti-Islamisierungskongress. Für alle, die Interesse haben, am 19. und 20. September gegen die Hüter von Nation und christlichem Wertehimmel auf die Straße zu gehen, bieten wir Anreise- und Übernachtungsmöglichkeiten an. Karten bekommt ihr für 20 Euro oder 15 Euro heute Abend hier bei mir oder jeden Tag im Roten Buchladen. Weil aber bekanntermaßen die öffentliche Präsenz alleine einen politischen Widerstand noch lange nicht inhaltlich füllt, möchten wir heute mit zwei Referenten das Thema Rechtspopulistinnen und ihre Islamisierungsängste diskutieren. Also die Wahrnehmung von Islam und Islamismus durch rechtspopulistische Kampagnen und Parteien in Europa. Wie ihr vielleicht wisst, folgen in der nächsten Woche zwei weitere Veranstaltungen. Am Montag, also am 15. September, folgt die Mobilisierungsveranstaltung zu Köln mit inhaltlichen und organisatorischen Infos zum Kongress, seinen Teilnehmern und unseren Gegenaktivitäten. Daran werden neben uns Mitglieder des AK Antifa Köln teilnehmen. Die Veranstaltung findet um 20 Uhr hier im Teekeller statt. Am Dienstag, dem 16. September, wird Malte Gebert in der Veranstaltung From 1911 to 9/11 über die Geschichte des Islamismus und dessen inhaltliche Bestimmung referieren. Die Veranstaltung findet im DGB-Haus statt und beginnt um 20 Uhr. Wir möchten euch vorab darauf hinweisen, dass diese Veranstaltung sowie die darauf anschließende Diskussionsrunde aufgezeichnet werden. Wir bitten daher Leute, die ihre Aufzeichnung, die ihre Aussagen nicht aufgezeichnet sehen wollen, uns das vorher, am besten durch eine vorherige Ansage, mitzuteilen. Ein kurzer Einschub in eigener Sache. Bus und Veranstaltungen kosten Geld. Wer welches übrig hat, für die lassen wir jetzt eine Spendendose rumgehen. Ist eine? Ja. Okay, lassen wir erstmal machen. Immer wieder bringen Reden und Texte das christlich-abendländische Europa gegen ein islamisch-orientalisch konstruiertes Feindbild in Stellung und rufen, wie etwa der ehemalige CDU-Politiker Henry Nietzsche dazu auf, ich zitiere, der islamischen Erstürmung unserer Vaterländer endlich Einhalt zu gebieten. Die Angst vor dem Fremden, dem anderen, bestimmt die Texte der Rechtspopulistinnen, so etwa auch den Aufruf von Pro Köln, Pro NRW, zu dem von Ihnen veranstaltenden Anti-Islamisierungskongress, der nächstes Wochenende in Köln stattfindet. Ich zitiere nochmal, überall in Deutschland wachsen Moscheen wie Pilze aus dem Boden. Der Muezzinruf und Kopftücher überfluten unsere Straßen. Gegen diesen Kongress mobilisieren wir als Gruppen im Ums-Ganze-Bündnis zu Gegenveranstaltungen. Als Bündnis ist es uns wichtig, diese Mobilisierung gegen den Kongress auch inhaltlich zu begleiten, weil uns mehrere Aspekte des Themenkomplexes so wichtig erschienen, sie auch auf theoretischer Ebene zu diskutieren. Dies geschieht, um im emanzipatorischen Sinne Kritik an dem Kongress, den ihm umgebenden gesellschaftlichen Umständen und jeglicher ideologischer Kollektivbildung, sei es national, kulturell oder religiös, zu üben. In der Rhetorik der Rechtspopulistin zeigt sich immer wieder ein Motiv. Das der sogenannten Kultur als unveränderliche, essentialisierte Eigenschaft eines sich wie auch immer konstituierenden Kollektivs. Die als islamisch definierte Kultur wird als unvereinbar mit, wenn nicht sogar als Bedrohung dessen gesehen, was die europäischen Reaktionäre als christlich-abendländische Kultur bezeichnen und dem sie sich als europäische Patrioten verpflichtet fühlen. Dieses Ressentiment nur als Rassismus zu sehen, wäre zu kurz gegriffen. Auch wenn in ihr typisch rassistische Denkformen vorkommen, so zum Beispiel der Ausschluss des sogenannten Anderen zur Festigung der eigenen Identität. Vielmehr ist die Grundlage moderner rechter Identitätsbildung meist die des Kulturalismus, also jener Denkform, die die sozialen, technischen und wirtschaftlichen Entwicklungen sowie innergesellschaftlichen Konflikte verschiedener Staaten, Staatengemeinschaften, Sprach- und Religionsgruppen auf einen naturalisierten und damit nicht veränderlichen Kulturbegriff reduziert. Diese Sichtweise konstruiert also nach außen wie innen geschlossen widerspruchsfreie Kulturen, denen im Sinne des Ethnopluralismus jeweilige Räume zugewiesen werden. Soziale und ökonomische Konflikte werden in kulturelle Konflikte umgedeutet und die Krisenerfahrungen des kapitalistisch vergesellschafteten Individuums auf das andere projiziert. In Europa betrifft das dann Migrantinnen. Dass eine europäische Identität aufgrund der Integration der europäischen Nationalökonomien zu einem großen Wirtschaftsakteur der EU zeitgemäßer ist als eine völkisch-nationale, liegt nahe. Dies ist auch der Grund für die rechtspopulistische Referenz an christlich-abendländische Werte und erklärt auch den Erfolg rechtspopulistischer Politik in mehreren europäischen Staaten. Auch so einige Antirassistinnen reproduzieren mit ihren Plädoyers für eine multikulturelle Gesellschaft die argumentative Basis ihrer politischen Gegner. Dies zeigt, wie selbstverständlich Menschen in Kulturen eingeordnet werden. Warum gerade der Islam vom europäischen Rechtspopulismus als Feindbild instrumentalisiert wird und wie dieser kulturalistischen Mobilmachung emanzipatorisch begegnet werden kann, möchten wir heute diskutieren. Dies heißt auch, nicht selber in die Kulturalismusfalle zu tappen und irgendwelche Kulturkonstrukte oder Identitäten zu verteidigen. Auch den Islamismus als scheinbaren Widersacher des europäischen Rechtspopulismus gilt es, als reaktionäre politische Bewegung zu kritisieren, die einer befreiten Gesellschaft ebenso im Weg steht wie die europäischen Patriotinnen. Die Frage, wie wir heute mit den Referenten erläutern möchten, ist, wie das politische Phänomen Rechtspopulismus einzuordnen ist, was ihn von klassischen rechtsextremen Bewegungen wie Nationalsozialismus oder Faschismus unterscheidet und, gerade im Zusammenhang mit Köln, warum das Feindbild Islam und Islamismus in ihrer politischen Praxis eine so wichtige Rolle spielt. Es ist uns des Weiteren wichtig, zu diskutieren, wie dem Islamismus als reaktionärer politischer Bewegung von linksradikal antifaschistischer Seite begegnet werden kann, ohne kulturalistische oder rassistische Ressentiments zu reproduzieren. Zu der heutigen Podiumsdiskussion haben wir also, wie ihr sehen könnt, zwei Referenten eingeladen, die sich schon seit Längerem mit der Thematik auseinandersetzen. Klaus Blees ist Mitglied der Aktion Dritte Welt Saar und dort Ansprechpartner im Kompetenzzentrum Islamismus und einer der Verfasser der Flugschrift mit Islamismus gegen die Aufklärung, die im letzten Winter veröffentlicht wurde und die ihr vielleicht als Beilage zur Jungle World kennen könntet. Er schreibt außerdem unter anderem für die Konkret und hat auch zur Disco-Reihe für Köln einen Beitrag in der letztwöchigen Jungle World veröffentlicht. Bernhard Schmidt ist Autor und freier Journalist. Er lebt seit Längerem in Paris und schreibt dort als Auslandskorrespondent unter anderem für Jungle World, Lotta und AK Analyse und Kritik. Als Diskussionsgrundlage dienen uns fünf Fragenkomplexe, die jeweils 10 bis 20 Minuten von den Referenten diskutiert werden sollen. Im Anschluss folgt eine Diskussionsrunde mit dem Publikum. Die Genossin fängt jetzt mit den Diskussionen. Ja. Unser erster Fragenkomplex richtet sich halt den rechtspopulistischen Akteuren zu, denn in den 1980er Jahren sind in ganz Europa Parteien entstanden, die anhand ihrer Inhalte unter dem Begriff Rechtspopulismus zusammengefasst werden können. Seit Längerem sind sie nicht nur eine Randerscheinung, sondern tatsächlich Akteure im politischen Geschehen mehrerer europäischer Staaten. Oder eben, wie im Fall von ProKöln, nach eigenem Selbstverständnis eine rechte Bürgerbewegung, also Akteure von Stadt- und Landespolitik, die hier als Veranstalter dieses Anti-Islamisierungskongresses ihre überlokale und europäische Vernetzung in der Rechten bezeugen. Ja, aus diesem Grund wollen wir zunächst diskutieren, wie stark ist die rechtspopulistische Bewegung in Europa überhaupt einzuschätzen? Und welche Akteure, Gruppen und Parteien gibt es in ihr? Und wo sind die Unterschiede zu klassischen rechtsextremen Bewegungen, beziehungsweise wo liegen da die Gemeinsamkeiten? Ja. Gut, ich fange vielleicht an. Ich würde zunächst damit einsteigen, dass ich eine Begriffswahl kritisiere, nämlich die Wahl des Begriffs Rechtspopulismus. Nicht, dass das jetzt eine sozusagen Anpisserei an die Genossinnen und Veranstalterin, denen ich zunächst mal danken möchte im Übrigen für die Einladung, wäre, ich benutze ihn mitunter selbst, mangels einer besseren Begrifflichkeit, zum Beispiel, wenn ich eine Bewegung wie ProKöln schnell kennzeichnen möchte, kommt es durchaus vor, dass ich auf den Begriff selbst rekurriere. Ich glaube aber trotzdem, dass der Begriff problematisch ist und nicht genügend Trennschärfe besitzt. Aus dem Grunde, dass alles Mögliche unter dem Begriff Populismus und Rechtspopulismus gefasst wird, widersprüchliche Phänomene, und dass der Begriff ein Platzhalter für ausbleibende bessere Analysen ist. Deswegen werde ich versuchen, sozusagen Alternativen dazu vorzuschlagen. Also zunächst, der Begriff Rechtspopulismus ist insofern inhaltsleer, als er in den letzten Jahren mit dem Aufkommen, oder beziehungsweise nicht dem Aufkommen, das geht auf die 80er Jahre für viele oder für andere Parteien sogar auf die 70er Jahre zurück, aber für die politischen Erfolge von Parteien, die rechts von den klassischen Konservativen stehen, also auf solche Parteien wurden und werden von Journalisten, Buchautoren und anderen Begriffe wie Rechtspopulismus aufgepappt, selbst in Fällen, wo es offensichtlich nicht funktioniert und nicht stimmt. Zum Beispiel einer der Erfolgsautoren, oder ich weiß nicht, ob er viel Erfolg hatte, aber einer der Autoren mehrerer Bücher zu rechtsextremen, rechtspopulistischen, wie immer, Parteien in Europa, Scharsach, hat zum Beispiel Jean-Marie Le Pen als einen führenden Vertreter des Rechtspopulismus bezeichnet. Das ist schlicht und einfach barer Unsinn, weil der Begriff Populismus zunächst suggeriert, dass für diese Parteien ein Charaktermerkmal sei, dass sie in der Gesellschaft vorhandene Stimmungen aufgreifen und benutzen und darauf schwimmen, um irgendwie sich der Macht zu nähern. Und dass sozusagen ihr Charaktermerkmal sei, dass sie einfach fast beliebig Stimmungen aufgreifen und sich dranheften. Das ist für Le Pen Unsinn, zumindest, also er macht es sicherlich an manchen Punkten, also an manchen Punkten seiner Sozialdemagogie, würde ich mal sagen, wo er sicherlich versucht, an Widerspruchspotenziale in der Gesellschaft anzuknüpfen. Aber gerade Jean-Marie Le Pen als ein Beispiel ist jemand, der in der Lage ist, seine eigene Wählerschaft vor den Kopf zu stoßen und zum Beispiel politische Wendungen einzuleiten, wo er einen Teil seiner früheren Anhängerschaft hinter sich lässt, um vielleicht wieder andere Potenziale in der Gesellschaft zu gewinnen. Nur ein Beispiel: als Jean-Marie Le Pen seine Wende in der internationalen Politik eingeleitet hat, als er sich von der nationalkonservativen Phase, ich werde gleich erläutern, was ich damit meine, in den 80er Jahren, in denen Le Pen sehr pro-westlich und pro-amerikanisch war aufgrund des Antikommunismus, abgewandt hat, mit dem Höhepunkt beim Golfkrieg von 1991, nicht dem letzten, sondern dem vorletzten, und Partei für Saddam Hussein ergriffen hat. Da hat er einen Großteil seiner Wählerschaft vor den Kopf gestoßen, weil ein Großteil seiner Wählerschaft für die damalige Teilnahme Frankreichs am damaligen Golfkrieg, also Frankreich hat damals mit Truppen teilgenommen, wo ein Großteil seiner Wählerschaft für die Teilnahme an diesem Krieg eingetreten ist, während Le Pen nach Bagdad gefahren ist, also nicht nur den Krieg verurteilt hat, sondern sich mit dem irakischen Präsidenten Saddam Hussein direkt verbündet hat, aus Gründen, die zu erläutern jetzt hier in den 10 Minuten zu weit führen würde, über die wir aber gerne diskutieren können. Ich glaube also, dass der Begriff Populismus, der eigentlich vorgibt, eine Methode zu beschreiben, also nochmal das Aufgreifen einfach von irgendwelchen Stimmungen in der Gesellschaft, einfach nicht zutrifft, sondern dass er manchmal eine punktuelle Vorgehensweise solcher Parteien beschreibt. Der Begriff Populismus lässt sich im Übrigen nicht nur, also er wird oft gekoppelt mit Rechts- zu Rechtspopulismus, aber das ist, die Methode wird durchaus fast beliebig von anderen politischen Kräften angewandt. Manchmal wird der Begriff einfach auch nur aufgepappt, um missliebige Diskurselemente zu stigmatisieren. Zum Beispiel, wenn jetzt jemand sagen würde, ich bin für höhere Steuern für Reiche, dann würde bestimmt ein Gutteil der bürgerlichen Journale schreiben, das sei purer Populismus, um sozusagen diese Forderung nach höheren Steuern für Reiche oder für Unternehmen zu diskreditieren. Der Begriff ist also meines Erachtens Platzhalter für bessere Analysen. Es stimmt, dass es ein Spektrum, und zwar ein in sich widersprüchliches Spektrum, von Kräften rechts von den klassischen bürgerlich-konservativen Blöcken, Parteien, politischen Kräften gibt, das heterogen ist. Und darin würde ich zwei Pole ausmachen. Der eine Pol ist, ich würde mal sagen, national-konservativ, versteht sich als verschärfendes Korrektiv zu konservativ-liberaler Politik, führt da aber in konservativ-liberale Politik noch ein zusätzliches Merkmal ein, nämlich das herkunftsbezogene Merkmal. Also konkret, solche Kräfte sind dafür, dass bestehende Hierarchien in der Gesellschaft bewahrt und noch verschärft werden und dass für die Leute, die unten sind oder unten zu sein haben, weniger Ansprüche geltend gemacht werden können. Das heißt, dass nach unten noch besser getreten werden kann. Das Sozialschmarotzer, Arbeitsunwillige, Arbeitsuntüchtige, Leute, die nur Kosten produzieren und Leute, die hierher kommen, angeblich um von unserem Sozialsystem zu profitieren, dass diese Leute weniger Rechte haben, entweder überhaupt nicht das Recht hier zu sein oder dass sie keine sozialen Ansprüche oder weniger Ansprüche auf Partizipation einer Gesellschaft geltend machen können. Das ist sozusagen ein Treten nach unten, was verschärft das, was ohnehin Wirtschaftsliberalismus oder Konservativismus ausmacht, was aber ein zusätzliches Element einführt, wenn man diese, sagen wir mal, Parteien rechts von den Konservativen nimmt. Für Liberale ist in der Hierarchie oben, und zwar zu Recht oben, wer auf die Macht des Geldbeutels vertrauen kann. Aber zum Beispiel ein Inder, der ein guter Manager ist oder ein guter Informatikfachmann oder Informatikfachfrau, kann durchaus berechtigterweise oben sein. Kraft, Kompetenz und Durchsetzungsfähigkeit in der modernen Wirtschaft. Die sozusagen rechten Korrektive zu den konservativen Liberalen, die Parteien rechts davon, werden sagen, okay, aber als für unsere Klientel möchten wir die Garantie haben, dass sie qua Herkunft immer das Recht haben, wenn zu denen dazuzugehören, die irgendwie oben sind, wenn sie denn leistungswillig, leistungstüchtig, Leistungsträger sind. Das heißt, es darf nie nur vom Geldbeutel abhängen, sondern derjenige, der hier geboren ist und diese und über diese und jene Abstammung oder Staatsbürgerschaft verfügt, muss dazugehören dürfen zum Club derer, denen es besser gehen soll. Diese Parteien oder diese Kräfte setzen oft einen Abgrenzungsdiskurs vor allem gegenüber Immigranten aus ärmeren Ländern, aus osteuropäischen Ländern und namentlich aus der sogenannten Dritten Welt ein. Und der Islam, um diese Länder zu bezeichnen, ist eine wichtige Chiffre, also die Abgrenzung vom Islam. Da gibt es aber noch eine andere Variante von extremer Rechte, die weitaus stärker abgewandt ist von konservativ-liberalen Kräften und weitaus weniger kompatibel ist mit dem vorhandenen politisch-ökonomischen System, zumindest außerhalb von zugespitzten Krisenphasen. Das sind Kräfte, die oder deren Anhänger, also die Anführer gehen oft zynisch mit den Gefühlen oder Erwartungen ihrer Anhänger um ihre eigene Karriere voranzubringen. Aber die Anhänger verstehen sich subjektiv als Anhänger einer rebellischen oder gar vermeintlich revolutionären Kraft. Das sind Kräfte, die die Gesellschaft nicht nur nach unten und nach außen hin abschotten wollen, das auch. Das heißt, auch gegen Einwanderer, auch gegen die dritte Welt. Das sind Kräfte, die zusätzlich aber die Gesellschaft noch hermetisch nach weiteren Richtungen hin abschirmen wollen, weil sie sagen, wir werden auch von Leuten regiert. Es gibt Leute in dieser Gesellschaft, die die Macht und das Geld haben, die da nicht hingehören. Oder wir werden auf schwer durchschaubare Weise von geheimen Kräften beherrscht, zum Beispiel von Weltverschwörungen, von internationalen Zirkeln, Verschwörungstheorien, antisemitische Verschwörungsphantasmata und so weiter spielen da eine wichtige Rolle. Das ist oft komplementär. Das heißt, diese Parteien können durchaus auch sehr rassistisch sein gegenüber Einwanderern, gegenüber Leuten von außerhalb des europäischen Kulturkreises. Aber sagen wir mal, ein weiteres wichtiges Element ist, was sozusagen die Erscheinung im Gewand der vermeintlichen Rebellion gegen die Macht und das Geld und gegen das System ermöglicht, sind zusätzliche ideologische Inkredenzien wie Verschwörungstheorie, Antisemitismus und so weiter. Diese Kräfte sind weitaus weniger geeignet, außerhalb von zugespitzten Krisenphasen auf jeden Fall, als Juniorpartner für bürgerlich-konservative Kräfte oder als potenzielle Regierungspartner. Ich denke, in Deutschland, Klaus wird gleich eher was zu dem Spektrum, dem politischen Spektrum in Deutschland sagen, aber ich denke, in Deutschland sind die Idealtypen einerseits eine Partei, die mit der CDU zusammen die Hansestadt Hamburg regiert hat, wie die Schill-Partei, die also eher ein verschärfendes Korrektiv zu Konservativen war, also die Partei von dem Richter Gnadenlos, Ronald Barnabas Schill, und auf der anderen Seite eher Kräfte wie zumindest Teile der NPD, die sich sicherlich subjektiv als Antisystem, Rebellen, verstehen, die antisemitisch sind, die sich mehr oder weniger zum Teil gebrochen, aber irgendwie auf den historischen Nationalsozialismus auch beziehen. Auf europäischer Ebene gilt es auch. Auf europäischer Ebene haben wir zudem neue Kräfte, und das wird mein letzter Gedanke sein, weil ich auch den Uhrzeiger voranschreiten sehe, die neu entstanden sind in den letzten Jahren, die zum Teil eher Fleisch vom Fleische des bürgerlichen Liberalismus oder Wirtschaftsliberalismus sind, die aber durch Aufnahme solcher herkunftsbezogener Merkmale sich vom bürgerlichen Block in gewisser Weise abgekapselt haben. Zum Beispiel die Liste Pim Fortuyn in Holland, die allerdings ein solches Konglomerat von Abenteurern und Glücksrittern war, dass sie, nachdem sie mal an der Regierung war, schnell wieder auseinandergeflogen ist. Das war eine Kraft, die durchaus nicht aus dem ganz rechten, traditionellen Mief kommt mit Schwulenfeindlichkeit und sozialen, moralischen Ordnungsvorstellungen, sondern die durchaus gewisse Elemente von Weltoffenheit und Liberalität oder dem Anspruch darauf aufgenommen hat. Also ihr Gründer Pim Fortuyn zum Beispiel war ein ehemaliger Linker mit Betonung auf ehemals und ein bekennender Schwuler, die aber diese Elemente von Weltoffenheit benutzte, um sie gegen andere Menschen zu kehren, nämlich um die Abschottung von zumindest bestimmten Einwanderergruppen zu fordern, um zu sagen, die sind nicht auf der Höhe dieser Weltoffenheit und Liberalität, um dann zu offen rassistischen Forderungen zu kommen, weil Pim Fortuyn sich für die Abschaffung des Artikels 1 der niederländischen Verfassung, der die Gleichheit aller Menschen vor dem Gesetz vorsieht, aussprach, weil er sagt, für Moslems kann das nicht gelten, weil der Islam eine Bedrohung ist. Ich denke, man kann sich dieses Spektrum sozusagen so vorstellen. Das ist jetzt sehr, sehr schematisch, weil ich denke, für die deutschsprachigen Parteien muss man zum Beispiel, für die deutschsprachigen rechtsextremen Parteien gilt nochmal eine Besonderheit, weil es das NS-Erbe gibt, das es so zum Beispiel in Frankreich oder Italien nicht gibt. Ich denke, für ProKöln ist es offenkundig, dass es eher zu dem ersten Pol, dem nationalkonservativen Pol oder dem sich den bürgerlich-konservativen Lager als verschärfendes Korrektiv darstellenden oder anbietenden Pol dazugehört. Wenn man zum Beispiel die innere Struktur anguckt, ProKöln hat 4 Arbeitskreise, dazu gehören ein Arbeitskreis Mittelstand und ein Arbeitskreis Christen bei ProKöln. Das heißt, es ist offensichtlich, dass hier eher auf ein Publikum aus Mittelstand, vom rechten Rand der CDU, bei der Kirche und so weiter geschielt wird. Während eine Partei wie die NPD eher soziale Demagogie, sozialen Protest, Antisystemhaltung und Ablehnung der Globalisierung zum Beispiel auf ihre Fahnen schreiben würde. Letzter Satz, es gibt Parteien, die beides in unterschiedlichen Phasen ihrer Geschichte durchlaufen haben. Ein gutes Beispiel dafür ist der französische Front National, der in seiner Geschichte beide Pole in unterschiedlichen Perioden besetzt hat. Okay, ja, du hast ProKöln, die Pro-Bewegung schon angesprochen. ProKöln ist eine Gruppierung, die ja durchaus offene Flanken nach ganz rechts außen hat, also die sich auch bürgerlich gibt, versucht ins bürgerliche Lager hineinzuwirken, aber jetzt, also das zeigt auch dieser Kongress, da sind ja schon Leute mit dabei, die halt auch eine Affinität zur NPD haben. Also Harald Neubauer zum Beispiel ist eng mit der NPD verbandelt. Bei ProKöln sind selbst ehemalige NPDler dabei. Also da ist die Grenzen sind da fließend. Also ich denke, ProKöln, wie es aussieht, dürfte es auch schwerfallen, mit bürgerlichen Parteien zusammenzuarbeiten. Also sie sind da irgendwie auch bar. Und in Köln mobilisieren jetzt ja auch die bürgerlichen Parteien einschließlich der CDU gegen ProKöln. Also die sind da irgendwie für die auch nicht ganz koscher. Der Begriff ist, hast du ja plausibel dargestellt, der Begriff Rechtspopulismus ist unsauber. Also ich möchte jetzt als Pauschalbegriff für dieses Spektrum erstmal verwenden. Es gibt ja durchaus Gruppen, also auch, die man auch als Rechtspopulisten bezeichnen könnte, die sich sehr stark von ProKöln abgrenzen. ProKöln kann man ja durchaus als rechtsextremistisch bezeichnen. Nationalsozialistisch oder faschistisch wäre da ein bisschen vereinfachend. Rechtsextremisten sind sie, aber es gibt die Bürgerbewegung Pax Europa beispielsweise, die sich doch sehr viel bürgerlicher auftritt als ProKöln, die sich auch ganz vehement von ProKöln abgrenzen. Den meisten von euch sagt das sicher was, ist der schillerndste Figur da oder bekannteste Protagonist ist Udo Ulf Kotte mit seiner ehemaligen Bewegung Pax Europa, die jetzt mit einer anderen Partei, Bundesverband der Bürgerbewegung und einer anderen rechten Sammelbewegung sind, die fusioniert, nennen sich jetzt Bürgerbewegung Pax Europa und die greifen auch ganz massiv in ihren veröffentlichten ProKöln an, sagen, sie wollen mit ProKöln nichts zu tun haben, bezeichnen ProKöln als rechtsextremistisch und haben jetzt auch sich überlegt, ob sie da was machen, weiß ich nicht. Aber sie hatten sich auch überlegt, jetzt gegen den Aufmarsch der europäischen Rechten in Köln am Wochenende selber Gegenaktivitäten zu machen. Und ich denke, an für sich ist das auch glaubwürdig, aber es ist halt auch eine Rivalitätsgeschichte, dass Pax Europa mit ihrer Abgrenzung zum Rechtsextremismus, dass diese Abgrenzung halt so ernst nicht gemeint ist, zeigt sich einerseits an ihren Positionen, die also sehr stark auf Verteidigung des sogenannten christlich-jüdischen Wertesystems ausgerichtet ist, also auch eine Abschottung gegen Fremde betreibt. Bei dieser Wortbildung christlich-jüdisches Wertesystem ist ja immer wieder interessant, dass Leute, die ihre sogenannten christlichen Werte verteidigen, dann immer das Judentum mit ins Boot nehmen, als wären das nicht zwei Paar Schuhe. Also das ist immer schon ein bisschen verdächtig. Also die sind halt Leute, die mit Säkularität und Religionskritik ohnehin nichts am Hut haben, eine Abschottungs- und auch Abschiebepolitik verfechten. Wie Sie selber zur extremen Rechten tatsächlich stehen, hat sich beispielsweise gezeigt im Zusammenhang mit der kritischen Islamkonferenz, die 31. Mai, 1. Juni in Köln war, wo halt Leute aus dem säkularen und linken Spektrum, waren wir als Aktion Dritte Welt Saar auch beteiligt, also eine Konferenz veranstaltet haben, also mit Stoßrichtung einer emanzipatorischen Islamkritik. Damals war also Rolf Stolz ein anti-islamischer Autor der rechtsextremen Jungen Freiheit. Der war zeitweilig auf dieser Konferenz, obwohl es war beschlossen worden, ihn, er hatte sich angemeldet, die Anmeldung war ihm verweigert worden. Er hatte, am ersten Tag war es ihm trotzdem gelungen, da waren auch Pannen bei den Veranstaltern reinzukommen. Am zweiten Tag, ne, ist es uns von der Aktion Dritte Welt Saar, hatten wir die Einlasskontrolle übernommen und dann ist es uns auch, haben wir ihn konsequent auch daran gehindert, einzutreten, also diesen Rechtsextremisten. Und daraufhin, also ging die Post ab, da haben sich also sowohl Rolf Stolz als auch Conny Meyer, das ist der Geschäftsführer der Bürgerbewegung Pax Europa, die haben sich furchtbar aufgeregt. Und dieser Conny Meyer hat dann den Rolf Stolz ganz massiv verteidigt. Ne? Also hat uns als intolerant beschimpft und hat sich darüber beschwert, dass wir auch gegen Abschiebungen kämpfen. Das hat ihn furchtbar gestunken. Also jedenfalls hat sich auch an diesem konkreten Vorfall gezeigt, also wie weit es mit deren Abgrenzung nach rechts außen her ist. Vielleicht noch zu Ulf Kotte, der betreibt auch eine eigene Website, die nennt sich Akte Islam. Und da stehen dann so schöne Sachen drin. Also da bezeichnet er dann die Flucht von Irakern nach Deutschland als Einwanderung in die Sozialsysteme. Also und Ulf Kotte ist ja bei dieser Pax Europa, die sich ja, wie gesagt, als bürgerlich verkauft, eine Schlüsselfigur. Ich möchte halt hier mal kurz was zur Vergangenheit von Ulf Kotte sagen. Also was der in der Vergangenheit schon so, welches Verständnis er da schon von Freiheits- und Menschenrechten hatte. Vielleicht erinnern sich einige noch von euch an die Katastrophen, die Shell vor Mitte der 90er Jahre in Nigeria in Zusammenarbeit mit der Militärdiktatur veranstaltet hat, dass sie da Einwohner vertrieben haben, also von der Gruppe der Ogoni, die waren hauptsächlich betroffen. Also es ist, also gab also bei den Ölförderungen der Shell massive Umweltzerstörungen. Die Einwohner selbst haben nichts davon gehabt. Also sie sind geschädigt worden, haben aber auch keine Gewinne, also sie haben nichts von den Gewinnen gehabt. Also es gab halt Protestbewegungen, also vor allem von der Gruppe der Ogoni, und dazu gehörte auch der Schriftsteller Kenzaro Viva, und der ist damals sozusagen im Interesse von Shell, es sind er und andere dann es waren insgesamt 8 Leute, inklusive Kenzaro Viva, die sind am 10.11.1995 dann von der Militärregierung hingerichtet worden. Also gab halt eine internationale Protestbewegung. Das Image von Shell war ziemlich im Eimer, aber Shell ist dann hingegangen und hat einmal Anzeigen geschaltet, um das Image aufzupolieren. Ja, und sie haben auch Journalisten eingeladen, sich doch das doch mal selber anzuschauen, haben den Luxushotels bezahlt und haben ihnen Hubschrauberflüge über das Niger-Delta spendiert, und daraufhin hat Udo Ulf Kotte, damals Redakteur der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, also der hat auch so einen Luxushotelaufenthalt spendiert gekriegt von Shell und einen Hubschrauber-Rundflug, und der hat dann gemeint in der Frankfurter Rundschau: Wer heute das Delta des Niger-Flusses besucht, reibt sich verwundert die Augen. Auch nach tagelangen Tiefflügen mit dem Hubschrauber sind jene Umweltverschmutzungen, die vor allem dem Shell-Konzern angelastet werden, kaum zu finden. Also das war O-Ton Ulf Kotte 1996. Der Kölner Journalist Karl Rössel hat dann das Ganze als journalistische Prostitution bezeichnet, zu Recht natürlich, und dann hat die FAZ Rössel verklagt, aber ist damit nicht durchgekommen. Also man darf also das, was Ulf Kotte damals gemacht hat, als journalistische Prostitution bezeichnen. Okay, ich bin jetzt schon über der Zeit, oder? Ja, Tatsache. Dann Gut, also ihr habt uns jetzt einigen Einblick in die verschiedenen Akteure der Rechten gegeben, so unterschiedlich sie auch sein mögen und wie unscharf die Trennungen zwischen den verschiedenen Gruppen auch manchmal verlaufen, gerade auch bei der Mobilisierung oder für oder gegen Mobilisierung bei so einer Sache wie diesem Anti-Islamisierungskongress. Jetzt möchten wir uns mal konkreter ein bisschen mehr dem Feindbild in der Rechten zuwenden. Also der Islam ist halt ein immer wieder heraufbeschworenes Feindbild des europäischen Rechtspopulismus, gerade eben auch in den letzten Jahren. Und gerne wird dann der Islam und mit ihm die vermeintlichen oder tatsächlich muslimischen Menschen dann von den Verteidigern eines traditionellen Europas als kulturelles Negativbild beschworen. Trotzdem liegt aber in der Berufung auf eine vermeintlich geschlossene und hierarchisch stabile eigene Kultur eine sichtbare Übereinstimmung zwischen der europäischen Rechten und den kulturalistischen oder politischen Verteidigern des Islam. Deshalb haben wir hier drei Fragen, also sicher unser nächster Fragenkomplex zur Faszination des Fremden so gegenüber dem Islam. Wie sieht das da spezifisch aus? Wird da sicherlich auch, also diese zwei Fragenkomplexe sind etwas schwer voneinander zu differenzieren so ganz. Da werden wir wahrscheinlich dann auch nochmal auf einige Punkte eingehen. Aber zunächst möchten wir jetzt gerne von euch wissen, woher kommt die reaktionäre Islamfeindschaft bei den Rechtspopulisten? Oder was sind ihre gesellschaftlichen und historischen Ursachen? Und warum schließlich wird von den Rechtspopulisten das Bedrohungsszenario einer drohenden Islamisierung Europas konstruiert? Ja. Also vielleicht zunächst mal ganz allgemein, solche Leute benötigen, um ihre nationale Identität zu beschwören, benötigen sie schlicht und einfach einen Feind. Dieser Feind kann unterschiedliche Gestalt annehmen. Das kann der Islam sein. Da werden sie versuchen, eine Einheit herzustellen am kommenden Wochenende in Köln. Das können aber zumindest für Teile dieses Spektrums rechts von den Konservativen noch andere Feinde sein. Das konnte früher der Weltkommunismus und das sowjetische Lager sein. Das ist passé. Für viele dieser Parteien ist es abgelöst worden, eher durch eine Kritik am liberalen Kapitalismus, dem sie lieber gerne einen völkisch organisierten Kapitalismus als Alternative entgegenstellen würden oder eine Volksgemeinschaft als Alternative entgegenstellen würden. Das kann für manche dieser Kräfte auch die wirtschaftliche Globalisierung zum Beispiel sein, die zumindest für die eher, sagen wir mal, systemkritischen bis im bestehenden politischen System randständigen rechtsextremen Kräfte einer der Nenner, also deren Ablehnung für viele der eher am Rande des Systems stehenden rechtsextremen Kräfte ein gemeinsamer Nenner ist. Wo es herkommt, ich meine, die Frontstellung zwischen gleichzeitig religiös und machtpolitisch definierten Blöcken, wobei einer davon durch die Chiffre Islam benannt wird, datiert ja nicht erst aus der Moderne, sondern es gab in der Vergangenheit Religionskriege, die im Zeichen der Konfrontation Christentum und Islam geführt worden sind. Wir sind nicht mehr in diesem Zeitalter. Das war ja sozusagen in einem Zeitalter vor dem Aufkommen des Kapitalismus, die Kreuzzüge und so weiter. Aber wie viele andere Ideologien gibt es sozusagen noch Rudimente von vormodernen Ideologien, die weiter wesen, die ihre Funktion verändern und die durch moderne politische Ideologien aufgegriffen werden. Ich meine, ähnlich, also der Antisemitismus hat meines Erachtens eine andere Funktion. Ich verweise auf das, was ich zu den unterschiedlichen Ideologien der extremen Rechten vorher im ersten Block gesagt habe. Aber wird anders benutzt als andere Formen von Rassismus, weil er als vermeintliche Rebellion gegen die Macht und das Geld auftritt. Also eher gegen sozusagen vermeintlich oben stehende geheime Anführer der Gesellschaft gerichtet ist, während der klassische Rassismus eher rechtfertigt, dass man selber über jemandem steht und jemanden zum Sklaven oder zum Hilfsarbeiter hat und dass der andere mit großem A sozusagen keine Ansprüche anmelden darf. Aber der Antisemitismus ähnlich ist eigentlich, geht zurück auf ein Rudiment einer religiös begründeten Ideologie, also sozusagen der Anklage an die Minderheit in Europa, ihr habt den falschen Gott, ist dann aber sozusagen, hat ein anderes Fundament erhalten in Gestalt einer modernen oder pseudomodernen, pseudowissenschaftlich verbrämten Rassenideologie. Ähnlich wird die Frontstellung aus sozusagen zwischen Christentum oder Abendland und Islam, die auf vergangene Religionskriege und auch eben machtpolitisch motivierte Kriege zurückgeht, wird benutzt, um moderne Ideologiegebäude zu errichten. In dem Fall sicherlich rückgekoppelt an die Situation, an die Abgrenzung zwischen erster Welt und dritter Welt, um eine eher auf auf die 60er und 70er Jahren sogar stammende Begrifflichkeit zurückzugreifen. Die Begrifflichkeit ist problematisch, wie andere auch, oder man könnte sagen zwischen Nord und Süd. Aber die, sagen wir, die Abgrenzung gegen den Islam deckt sich eben mit der Frontstellung gegen die Einwanderung aus außereuropäischen, aber Europa relativ nahe benachbart liegenden Ländern und auch mit der Forderung, zumindest für viele derer, die diese Abgrenzung begreifen, nach möglichem militärischem Eingreifen Europas in den Krisenbogen, der rund um Europa liegt, also Nordafrika, nahe Mittlerer Osten bis hin Indien, Pakistan. Sagen wir mal, die Verteilung dieser beiden Religionen erlaubt es eben sozusagen deckungsgleich zu sein mit der Forderung einerseits nach militärischem Ausgreifen Europas, zumindest für manche dieser Kräfte, in sein geografisches Umfeld und andererseits eben mit der Abschottung an Einwanderungsströme, wobei sich das zum Teil dadurch relativiert. Zum Beispiel hat der Front National in Frankreich die Abgrenzung zum Islam eher vor 10 Jahren stärker betont als heute. Einer der Gründe dabei ist, es gibt noch andere Gründe, aber einer der Gründe ist, dass die Einwanderung sich verändert hat, weil sie heute eher schwarzafrikanisch ist, während sie vor 20 Jahren in Frankreich überwiegend magrebinisch-nordafrikanisch gewesen ist. Okay. Ja, ich sehe in der Islamfeindschaft der sogenannten Rechtspopulisten halt vor allem eine auf Ethnopluralismus basierende fremdenfeindliche Ausgrenzung, also keine Feindschaft gegenüber dem Islam an sich, sondern die argumentieren halt in der Regel so, dass der Islam halt nicht nach Europa gehört, dass aber der Islam an sich in Ordnung ist, was sich auch belegen lässt, also auch bei Pro-Köln. Also ich habe hier ein Zitat zum Beispiel von Judith Wolter, der ist die Ratsvorsitzende in Köln. Da wird das ziemlich deutlich. Also sie hat ein Interview gegeben 2003 der NPD-Zeitung Deutsche Stimme und da sagt sie, solange die Moscheen nicht in Deutschland und anderen europäischen Ländern errichtet werden, sollte der Islam für uns kein Problem darstellen. Genauso wie wir keine Islamisierung Europas wünschen, sollten wir im Gegenzug auch nicht versuchen, islamischen Ländern unsere Kultur und Werte aufzudrängen. Also sozusagen jedem und jeder das Seine. Also wenn man Islamkritik versteht als Kritik an Unterdrücker, an Unterdrückung rechtfertigenden, an einer Unterdrückung rechtfertigenden Ideologie, an einer repressiven Religion, die Unterdrückung von Frauen, Verfolgung von Schwulen, Verfolgung und Ermordung von Juden rechtfertigt, dann hätte so etwas ja weltweit zu gelten. Aber sie sagt ganz eindeutig, also wir sollen wenn sie außerhalb Europa, in ihren Ländern, sollen sie weitermachen wie bisher, ne? Da haben wir nichts gegen einzuwenden. Also wenn da Frauen gesteinigt werden, was geht's uns an, solange sie nicht nach Europa kommen. Das ist hier, also um dieser Anti-Islamismus von Pro-Köln und Co., dass das halt in Wirklichkeit, dass da um was anderes geht, nur das zeigt auch ansonsten deren Begriffsbildung. Also Markus Beisicht, das ist der Vorsitzende von Pro-Köln und Pro-NRW, gleichzeitig in Personalunion, der spricht beim Islam dann auch ausdrücklich von einer identitätsbedrohenden, fremden Religion, was genau zu dem passt, was auch Judith Wolter sagt. Und anknüpfend an das, was Bernhard gesagt hat, sind halt also auch für Pro-Köln ja nicht nur die Moslems diejenigen, gegen die sich ihre Aggressionen richten, sondern sie greifen ja unter anderem ganz massiv auch Roma an. Sie haben ja diesen Begriff von den Roma-Klaukids geprägt. Anderes Beispiel, wie die sich zum Islam positionieren. Ein Zitat von Mölzer, einer der Hauptredner jetzt auf diesem Kongress am Wochenende. Also dieser Mölzer sagt unter anderem, wenn die EU nicht die Feindschaft der islamischen Welt auf sich ziehen und von den USA in die Kriege des Nahen Ostens hineingezogen werden will, dann muss sie sich ganz klar von einer drohenden militärischen Aggression Washingtons gegen den Iran abgrenzen. Ist also jetzt unabhängig davon, wie man zur einer möglichen militärischen Intervention der USA im Iran steht, Es ist halt, geht aus diesem Zitat auch ganz eindeutig daraus hervor, dass sich also Mölzers also mit dem Islam also nicht generell verderben will. Also er will ihn halt nicht in Europa, nicht in Österreich haben, aber mit der islamischen Welt will er sich halt auch nicht verderben. Ja. Gut. Also ja, dann vielleicht auch eigentlich so eine ganz gute Überleitung zu unserer nächsten Frage. Ich wollte noch eine Kleinigkeit sagen. Ich wollte eine Kleinigkeit sagen, es passt aber zum Teil auch zum nächsten Frageblock, weil da wir beide prophetische Gaben haben, wissen wir schon ungefähr, was im nächsten Frageblock vorkommen wird. Ganz ohne Religion kann man mitunter prophetische Gaben auch als Atheist haben. Also da wir beide Atheisten sind, soweit ich weiß. Ich hatte noch eine kleine Anmerkung. Ich auch. Ich hatte eine kleine Anmerkung. Grundsätzlich hast du recht. Ich denke, grundsätzlich geht es der extremen Rechten in der Tendenz natürlich nicht darum, die Emanzipation von heute unter sich islamisch legitime in den Herrschaftsstrukturen zu fördern, sondern zu sagen, das gehört nicht hierher, um geopolitische Grenzziehungen vorzunehmen. Erstmal, die Immigranten gehören nicht hierher. Gleichzeitig ist aber die extreme Rechte auch was Heterogenes. Nicht nur diese Zuordnung, die ich vorher genannt habe, im ersten Frageblock, eher Kräfte, die der konservativ-liberalen nahestehen, eher solche, die in Ferne stehen, sondern es gibt auch unterschiedliche historische Quellen, aus denen sich diese Ideologien speisen. In Frankreich ist es besonders stark, wo es, sagen wir mal, die extremen Gegenpole gibt. Es gibt eine extreme Rechte, die kommt aus einer katholisch-konterrevolutionären Tradition. Das heißt, die Tradition, die extrem rechts ist, die der bürgerlichen Liberalismus ablehnt, weil die bürgerliche Demokratie und der Liberalismus in Frankreich sich ja selbst revolutionär durchgesetzt haben, 1789, anders als in Deutschland, anders als in den deutschsprachigen Ländern. Und auf dem Gegenpol gibt es die Leute, die antichristlich und Neuheiden sind, die Leute, die in Frankreich die neue Rechte genannt werden. In Frankreich ist das ein sehr viel spezifischerer Begriff als in Deutschland. In Deutschland wird mit dem Begriff neue Rechte saumäßig schlampig umgegangen. Man nennt alles und jedes neue Rechte, wenn es irgendwie neu aussieht und rechts ist. Es gibt Leute, die junge Freiheit als neue Rechte bezeichnen. Das ist völliger Käse. Das ist eine uralte, nationalkonservative, reaktionäre Rechte. Da ist wenig ideologisch neu dran. Die neue Rechte ist Neuheiten, also die Nouvelle Droite ist neuheidnisch, weil sie sagt, das Christentum, das für die katholische extreme Rechte zur Essenz dessen, was das Wesen der Nation ausmacht, gehört, ist für die im Gegenteil ein Fremdkörper in der europäischen Zivilisation, wie sie sagen, das schädlich ist, A, weil es semitischer Herkunft ist und B, weil das Christentum, wie jede monotheistische Religion, zumindest in der Theorie, im Prinzip sagt, alle Menschen sind im Prinzip vor Gott, vor einem Gott gleich. Und deswegen sagen sie, das ist sozusagen die Vorstufe zum Kommunismus oder der Vorläufer des Kommunismus. Die Leute, die zu dieser Nouvelle Droite gehören, das sind die, die den Begriff Ethnopluralismus erfunden haben, den du benutzt. Also zu sagen, in Abgrenzung von der kolonialen Rechten, von der kolonialistischen Rechten, weil die kolonialistische Rechte verloren hat in den 60er Jahren. Uns geht es nicht darum zu sagen, wir sind mehr wert und die anderen sind weniger wert, sondern jeder muss bei sich bleiben, jeder verdient gleichen Respekt, der Islam verdient Respekt, Hauptsache wir haben die Fronten gezogen, Hauptsache die Immigranten sind nicht hier. Aber zum Beispiel die kolonialistische Rechte ist durchaus dafür zu sagen, also der kolonialistisch geprägte Teil der extremen Rechten, den es auch gibt im Front National als Restbestand, ist durchaus dafür zu sagen, wir mischen uns in diese Länder ein und der Islam ist weniger wert als unsere Kultur und das gibt uns ein Recht, uns dort einzumischen. Es gibt auch die bei der katholisch-fundamentalistischen rechten Tendenzen zu sagen, im Gegenteil, der Islam ist der Feind und der Gegenspieler, weil es die falsche Religion ist. Es gibt zum Beispiel französische Rechtsextremisten, die bewaffnet gekämpft haben im Libanon in den 80er Jahren. Zum Beispiel Thibaut de la Tocne ist ein Kommunalparlamentarier aus Avignon, der letztes Jahr den Wahlkampf von Le Pen als Präsidentschaftskandidat mitgeleitet hat. Die kämpften dort in den Reihen der christlichen Rechten, der Falangisten, die also in den 80er Jahren eine wesentliche Bürgerkriegspartei im Libanon waren und einen wesentlichen Anteil an Blutvergießen dort trugen, die eine christlich-bürgerlich-konservative bis hin zu teilweise faschistische Tradition habende Partei ist, die damals von Frankreich unterstützt wurde, aber auch aus taktischen Gründen durch Israel in den frühen 80er Jahren. Die kämpften dort bewaffnet, weil die sagen, wir müssen den Einfluss des Christentums im Nahen Orient halten, sozusagen Rekurs auf die Kreuzfahrerstaaten und so. Zum Beispiel die Unterstützung für Le Pen, da bin ich zum Beispiel mit deinem konkreten Artikel, den du zitiert hast, nicht einverstanden, weil du sagst, die extreme Rechte ist pro-Islam, wie man daran sieht, dass dieser und jener Protagonist der extremen Rechten dem islamistischen Regime im Iran nahesteht, das stimmt. Die meisten, Le Pen zum Beispiel, hat auch Kontakte zum Regime im Iran gehabt. Aber, und weil sie Saddam Hussein verteidigt haben. Also erstmal, Saddam Hussein ist nicht der Islam, ich glaube, im Gegenteil war dem der Islam ziemlich furz egal. Und B, also außer, dass er ihn aus machtpolitischen Gründen in den 90er Jahren eingesetzt hat, als er nach dem Krieg von 1991 Allahu Akbar auf diese Fahne nähen ließ. Vor allem die Begründung war eine andere. Le Pen hat nicht gesagt, ich bin für Saddam Hussein, weil er Moslem ist, sondern die rechtsextreme Presse hat gesagt, der schützt die Christen im Irak. Und ohne den wird der muslimische Mob die Christen im Irak lynchen. Also im Irak gibt es 1 Million Christen, beziehungsweise gab es, die hauen nämlich ab, weil sie dort in Lebensgefahr sind. Und der Außenminister Saddam Husseins Tariq Aziz ist ein Christ und deswegen ist das ein Regime, was unterstützenswert ist. Also ich denke, diese Bezüge sind zum Teil unterschiedlich und es ist nicht so klar, aber es stimmt, dass, glaube ich, die dominierende Tendenz die ist, zu sagen, der Islam ist okay, Hauptsache nicht hier. Aber wenn das hilft, zu sagen, die finden ihre eigene Kultur wieder, wenn sie nur gehen, dass das, sagen wir mal, ein starkes Element ist, dem stimme ich ungebrochen zu. Okay, dann stellt sich natürlich jetzt als nächstes mal die Frage, was denn das ist, wenn der Islam also auch für die Rechten so eine gewisse Berechtigung hat und teilweise auch eine Faszination, worin denn diese begründet liegt. Denn also auch da ist die Rechte ja sehr unterschiedlich, denn anders als völkische Nationalisten berufen sich die Rechtspopulisten nicht auf eine Integrität des Blutes, sondern auf eine Integrität der Kultur. Also einerseits, wie du ja vielleicht schon angesprochen hast, ist halt hinlänglich bekannt, dass auch völkische Nationalisten teilweise halt Islamisten zitieren. Und andererseits scheint dann bei kulturalistisch argumentierenden Rechten eher so eine besondere Vorsicht geboten, wenn Aufklärung und christlich-abendländische Werte halt in einem Atemzug genannt werden. Also eigentlich inhaltlich völlig unvereinbare Dinge miteinander vermengt werden. Offensichtlich sehen sich aber gerade jene, die hier auf westliche Werte pochen, von den gelebten Realitäten in der eigenen Gesellschaft dann ja schon bereits in ihrer eigenen Liberalität überfordert. Zum Beispiel am Beispiel von Pro Köln sind die halt auch schon in Erscheinung getreten anlässlich des Christopher Street Days und haben dann so eine Mahnwache gegen den Werteverfall in Köln abgehalten. Und zudem hatten sie halt auch den Shootingstar, der reaktionären Katholiken, ein ehemaliger Shootingstar, ich meine, der ist tot inzwischen, Kardinal Meissner, hatten sie eingeladen. Und wir haben uns halt gefragt, ob nicht in solchen Schulterschlüssen von Politik und Religion der Ausgangspunkt gesucht werden kann, wenn man halt zuweilen aus dem rechten Lager auch Bewunderung für islamische Lebensführung und Gesellschaften hört. Deshalb wollten wir jetzt konkret fragen, wie erklärt sich für euch die scheinbare Widersprüchlichkeit aus Angst und Bewunderung der Rechten und also rechtskonservativen bis narzisstischen Rechten bei der Wahrnehmung von Islamismus und Islam? Gut, es gibt halt in den Wertvorstellungen also extreme Übereinstimmungen, auch in wesentlichen politischen Grundvorstellungen, also etwa in der Ablehnung der kulturellen und politischen Moderne, Ablehnung bürgerlicher Freiheitsrechte, Ablehnung von Frauenrechten, also es gilt nicht durchgehend, es gibt ja halt Gruppierungen, die dann halt mit den Werten der sogenannten christlich-jüdischen Aufklärung argumentieren. Aber in ihrer homophoben, frauenfeindlichen, antiziganistischen Grundhaltung, antisemitisch sowieso, sind sich viele Rechte halt also mit den Islamisten, mit den strenggläubigen Moslems, Fundamentalisten, Islamisten einig und vor allem, das haben sie auch immer wieder, also auch Pro Köln betont, also in ihrer Ablehnung, mehr oder weniger ausgeprägten Ablehnung gegenüber von Israel und ihrer USA-Feindschaft. Was jetzt die Wertvorstellung, die Wertpostulate der bürgerlichen Moderne betrifft, vielleicht mal, also worauf das hinausläuft, ein Zitat bringen von Karl Richter, das ist ein Rechtsextremist, der ist beteiligt in München an der Bürgerinitiative Ausländerstopp. Dieser Karl Richter ist auch mit Leuten von Pro Köln verbandelt, aber der sagt Autor in Nation und Europa. Moment. Ja, also Karl Richter, der hat, also und zwar in einem Artikel in der Neonazi-Zeitschrift Junges Forum, also daraus ist das Zitat, das ich jetzt bringe. Junges Forum ist wirklich so eine Hardcore-Neonazi-Zeitschrift und die haben einen Heft dem Schwerpunktthema der Islam und die Rechte gewidmet und das ganze Heft ist absolut pro-islamisch. Und Richter schreibt dort, und noch etwas spricht für die islamische Option, die Tatsache, dass konsequenter Widerstand gegen die Amerikanisierung der Welt nur noch von Muslimen kommt. Und dann kommt er auf, zum Islam konvertierte Deutsche zu sprechen und sagt dann, nochmal Urton Karl Richter, die Frauen tragen Schleier oder Kopftuch. Exotischer, fremder als die Transvestiten, SM- oder Gothic-Szene ist das auch nicht. Dafür um vieles seriöser, innerlicher, gesünder. Und also die Rechte ist halt also auch in ihrem Verhältnis zum Islam heterogen. Ist ja angesprochen worden, dass diejenigen, die Moslems draußen haben, also in der Regel nichts grundsätzlich gegen den Islam haben. Es gibt aber durchaus, dazu gehört halt Karl Richter, Gruppierungen, die ausgesprochen islamfreundlich sind, also die auch nicht unbedingt für die Abschiebung von, die auch nicht unbedingt die Moslems aus Europa draußen haben wollen. Und ein ganz extremes Beispiel, also jetzt kommen wir zum Kapitel Nazis gegen Pro-Köln. Ein ganz extremes Beispiel ist der Blogger Robert Schwarzbauer, das ist ein österreichischer Rechtsextremist, der macht einen Weblog, das nennt sich Eiserne Krone. Martin Schwarzbauer. Nee, der heißt, also Martin Schwarz ist sein Pseudonym. Er schreibt manchmal unter dem Pseudonym Martin Schwarz, er heißt aber Robert Schwarzbauer. Und dieser Heini hat, auch in dieser Neonazi-Zeitschrift Junges Forum, das war Ausgabe 3 2004, also woraus auch das Richter-Zitat war, da hat er zum Beispiel geschrieben, es sind aber nicht nur etablierte konservative Kräfte Europas, dabei zieht er sich also auf Otto von Habsburg, also ein Kaiser-Enkel oder so, ein Enkel, glaube ich, des letzten österreichischen Kaisers, ist jetzt 95 Jahre alt geworden, Rechtsaußen der CSU, ne, der ist auch wendet sich auch dauernd gegen die Islamhetze, ne, und darauf bezieht sich jetzt Robert Schwarzbauer. Es sind aber nicht nur etablierte konservative Kräfte Europas, die sich dem Zeitgeist der Islamophobie entgegensetzen, zu dem Wort kommen wir gleich noch. Nationalrevolutionäre Europäer haben seit je die Verbindung mit der arabischen Welt gesucht. Und dieser Robert Schwarzbauer, der ruft in seinem Weblog auch zu Gegenaktivitäten gegen Pro-Köln auf und bezeichnet die dann auch als Drecksäcke und verlinkt also Nazis gegen Nazis oder gut Pro-Köln sind, ja, Nazis gegen Rechtspopulisten, sagen wir mal. Er verlinkt auch dann auch noch einen sogenannten einen Aufruf von antiimperialistischen Linken so aus dem Umfeld von Initiativ e.V. Duisberg und ähnlichen, also sogenannten Linken, also linke Hisbollah-Fans, also den verlinkt dieser Schwarzbauer, legt zustimmend einen Link auf diesen Aufruf, ne, wirft dann diesen Leuten nur vor, dass sie Pro-Köln als neofaschistisch bezeichnen, aber er sagt ja, das sind ja gar keine Faschisten, die echten Faschisten wie Mussolini, die waren ja für den Islam. Ich könnte daraus noch was zitieren. Vielleicht eine Anmerkung noch zu katholischen Fundamentalisten. Da gibt es halt auch welche, die im Interesse der Rettung ihres Fundamentalismus den Schulterschluss mit dem Islam suchen. Ein Beispiel ist der Kardinal Mamberti, nennt sich Sekretär für die Beziehungen mit den Staaten. Im Vatikan ist sowas wie der Außenminister des Vatikanstaats. Und der hat einen Vortrag gehalten bei der Universität Santa Croce. Das ist eine Universität des ultrarechten fundamentalistischen Opus Dei-Ordens. Also, und da hat er sich dann unter anderem gegen Christophobie und gegen Islamophobie ausgesprochen. Also die suchen da dann durchaus den Schulterschluss und wollen halt die Diffamierung dann der Religionen halt verhindern. Ich denke, du hast einige Schulterschlüsse und Anknüpfungspunkte gut benannt, aber ich glaube, das Bild ein bisschen mit einem Farbton nur bestritten. Das Bild ist aber bunter, auch Nazis können manchmal bunt sein, oder heterogener, als du es dargestellt hast. Zunächst ist es richtig, dass du mich an dem Punkt präzisiert hast, was die christlichen Fundamentalisten angeht, für die der Islam grundsätzlich der Gegenspieler und eigentlich die falsche Religion ist, kann es auch solche Versuche zum Schulterschluss geben, aus dem einfachen Grunde, weil in den mehrheitlich muslimisch geprägten Gesellschaften die Religion aus historischen Gründen, aufgrund des materiellen Entwicklungsniveaus der Gesellschaft, aufgrund sozialer Entwicklung, die die Länder durchlaufen haben, die Religion eine wesentlich stärkere Bindungskraft für die Individuen besitzt, als es in den christlich oder ehemals christlich geprägten Gesellschaften der Fall ist. Also in außerhalb Europas findet man, außerhalb Europas mit Ausnahme Russland und Chinas, findet man in der Regel ohnehin relativ wenige Atheisten, auch wenn man nach seinesgleichen sucht. Das gilt für Nordamerika, das gilt für den gesamten afrikanischen Kontinent, für christlich, ebenso wie islamisch geprägte Länder. Es gilt aber eben auch für fast alle muslimisch geprägten Länder, also in Marokko oder Algerien oder Ägypten, such mal nach Leuten, die sich selber als Atheisten bezeichnen. Aber es ist tatsächlich auch so, dass die Berufung auf religiöse Werte, Bezug auf Männer und Frauen, in Bezug auf familiäres Zusammenleben, dass der Appell an diese Werte eine wesentlich stärkere Bindungskraft gegenüber den Individuen besitzt, als in europäischen Ländern, wo zumindest seit Mitte des 20. Jahrhunderts und erst recht seit dem sogenannten 68er-Schock diese Bindung abgenommen hat. Deswegen gibt es selbst bei oder auch bei christlichen Fundamentalisten, für die grundsätzlich der Islam die falsche Religion ist, gibt es zumindest sowas wie Neid. Wir hätten gern auch diese Bindungskraft für unsere Leute hier, die haben. Und deswegen wird der Islam so als Spiegel benutzt, indem man gerne sich selber spiegeln würde. Zum Teil als Gegenspieler, als Feind, aber um nach innen die Reihen zu schließen. Zum Teil aber auch als etwas, was man nachahmen solle. Es überwiegt meines Erachtens schon der Versuch, sozusagen den Islam als Gegenspieler zu benutzen, um aber zu sagen, um ihn besiegen zu können, muss Europa seine eigene, jetzt im Diskurs der christlichen Rechten, seine eigene Identität wieder entdecken und die Gesellschaften müssen wieder genauso die Bindungskraft der religiösen Werte entdecken, wie das für islamisch geprägte Gesellschaften gilt. Es gibt aber auch die, sagen wir mal, eher islamophile Variante, zum Beispiel in Frankreich mit dem Pater, also Père Michel Lelong, L-E-L-O-N-G, der Verteidiger von Maurice Papon war, der also wegen Verbrechen gegen die Menschlichkeit verurteilt worden ist. Und zwar sowohl, weil er als Beamter an Judendeportationen im Zweiten Weltkrieg teilgenommen hat, als auch, weil er als Polizeipräfekt von Paris 300 Algerier am 17. Oktober 1961 hat massakrieren und unfreiwillig hat in der eiskalten Szene hat baden lassen. Er ist ein großer Fan der libanesischen Hezbollah und ein Verteidiger von Roger Garoudi, also einem der größten Geschichtsrevisionisten und Auschwitz-Lügner in Frankreich. Das ist jemand, der das Spiegelbild Islam benutzt, um zu sagen, europäische Gesellschaften müssten wieder so werden, wie islamische Gesellschaften es sind. Das ist eine Variante, die allerdings bei den christlichen Fundamentalisten nicht überwiegt. Ansonsten ist das Bild auch heterogener, sowohl was die islamische Seite als auch die europäisch-rechte Seite betrifft. Was die europäisch-rechte Seite betrifft, es gibt zunächst Bewegungen, für die der Islam des Teufels ist, zum Teil aus religiösen Gründen über die christlichen Fundamentalisten oder christlich-katholisch-nationalen Rechten haben wir gerade gesprochen. Das gilt aber auch für Bewegungen, die sich eher auf liberale Werte benutzen und die in Europa entstandene tatsächliche oder reale Weltoffenheit benutzen, um sozusagen sich abzugrenzen von Gesellschaften, die weniger zivilisiert aus ihrer Sicht sein. Ich habe vorher von Pim Fortuyn gesprochen, also für dessen Anhänger ist der Islam sozusagen des Teufels. Sie würden wahrscheinlich nicht das Wort Teufel benutzen, als solcher. Das heißt, der hat zu verschwinden. Im Übrigen ist das Bild auch heterogener, was die Haltung zu Israel betrifft, weil du sagst ganz einseitig, die extreme Rechte ist sozusagen gegen Israel und deswegen entdecken sie mit dem Islam einen Bündnispartner. Abgesehen davon, dass es auch da nicht so einfach ist, gut, die muslimisch geprägten Länder sind politisch mehrheitlich gegen Israel. Es gibt aber nicht den traditionellen Antijudaismus, den es in christlichen Ländern gibt, was den Vorwurf des Gottesmordes nicht gibt. Es gibt moderne politische Ideologien, die entstanden sind, die unter anderem mit dem Konflikt um Israel-Palästina zu tun haben. Es gibt aber nicht diese traditionelle, über Jahrhunderte ständig perpetuierte Judenfeindschaft, weil wir es im Christentum den Vorwurf, die haben unseren Gott oder unseren Messias, unseren Sohn Gottes umgebracht, gegeben hat. Der Bezug auf den Staat Israel ist wandelbar unter extremen Rechten, manchmal bei denselben Personen. Jean-Marie Le Pen war 30 Jahre lang absolut pro-israelisch, aufgrund der einfachen Tatsache, dass Israel ein Verbündeter Frankreichs in seinen Kolonialkriegen, zum Beispiel in Algerien und in Ägypten im nordafrikanischen Raum gewesen ist, war gleichzeitig Antisemit, war aber, genau wie du es für die extreme Rechte und die Moslems schilderst, der Meinung, dass es da einen Staat gibt, sorgt dafür, dass die gehen. Das heißt, die jüdische Frage in Europa wird gelöst dadurch, dass die Juden sich in Israel versammeln. Solange die Leute also nicht hier bleiben, sondern sich dort in einem Staat sammeln, der noch dazu militärisch stark ist und Kriege an unserer Seite führt, ist das ein prima Staat. Das nahm dann Risse an, als er sich etwas unvorsichtigerweise oder sagen wir mal etwas taktisch unklug im französischen Fernsehen zu den Thesen der Geschichtsrevisionisten bekannt hat mit der berüchtigten Detailaffäre. Das war sein berüchtigter Auftritt im französischen Fernsehen vom 13. September 1987, wo er sich relativ offen zu den Thesen der Geschichtsrevisionisten bekannt hat, dass man also die Frage stellen müsse, dürfe, ob die Gaskammern überhaupt existiert hätten. Er hat sich dann darauf rausgeredet, dass es ein Detail in der Geschichte des Zweiten Weltkriegs sei, nachdem er sich schon gründlich in die Scheiße geredet hatte. Daraufhin wurde er von dem geplanten, für den Wahlkampf 1988 geplanten Besuch im Staat Israel ausgeladen. Ebenso wie er ausgeladen wurde von dem 2 Wochen später anstehenden Parteitag der britischen Konservativen unter Margaret Thatcher, wo er eingeladen war und dann wieder ausgeladen worden ist. Das heißt, das hat manche Brücken in die westlich konservativ-liberale Welt und in den Staat Israel eben abgebrochen, woraufhin bei ihm die Wende zum offenen Antisemitismus kam, dann auch ohne oder überwiegend ohne positiven Bezug zu Israel, auch wenn Le Pen, der jemand ist, der sehr wandelbare politische Ansichten hat, der also keine ideologische Kohärenz hat, sondern alles aufgreift, was irgendwie für seine Argumentation passt, auch wenn er 2002 zwischendurch auch mal wieder gesagt habe, die Politik Sharons würde doch beweisen, was er seit dem Algerienkrieg sage, nämlich, dass man gegen den Terrorismus mit harter Hand vorgehen müsse. Ansonsten war der Bezug auf Israel aber durchaus eher negativ nach 1987 bei ihm. Das heißt, bei solchen Figuren ist es wandelbar. Oft ist es aber so, dass solche rechtsextremen Kräfte, die sozusagen eher den Part des Juniorpartners konservativ-liberaler Kräfte übernehmen wollen, eher ein positiver Bezug auf Israel da ist. Das gilt zum Beispiel für die italienische Regierungsrechte. Berlusconis erster Auslandsbesuch, der geplant war, also Berlusconi ist jetzt kein Rechtsextremer, aber er hat rechtsextreme Koalitionspartner. Berlusconis erster Auslandsbesuch nach seinem jüngsten Wahlsieg war in Israel geplant. Für die italienischen Post-Neofaschisten wie immer ist das ihr wunderbarer Beweis, wir sind doch gar keine Nazis, weil wir haben einen positiven Bezug zum Staat Israel. Das heißt, für die sozusagen eher konservativ-liberal angepassten Rechtsextremen ist das eines ihr Eintrittsticket sozusagen in die, in Anführungszeichen, zivilisierte politische Welt. Man muss dazu sagen, in Italien spielte der Antisemitismus nie die Rolle, die er in deutschsprachigen Ländern und im deutschen Nationalsozialismus spielte und auch die der Antisemitismus in Frankreich im frühen 20. Jahrhundert spielte, wo er ebenfalls extrem virulent war, ähnlich wie in den deutschsprachigen Ländern. Was die muslimische Seite betrifft, ist es sicherlich ebenso heterogen, zumal die Bewegung, ich glaube, darauf werden wir zurückkommen, deswegen nur vielleicht als letzter Satz oder letzter Gedanke. Du sprichst natürlich hier von politischen Bewegungen, weil der Islam ist immer nur das, was Leute unter dem Namen, das, was wir machen, ist Islam praktizieren. Das ist für die Mehrzahl der Leute in Europa sind schlicht und einfach, dass die Leute entweder kein Schweinefleisch essen oder im Ramadan fasten. Du sprichst von politischen Bewegungen, die für die extreme Rechte Bündnispartner sind oder die extreme Rechte als Spiegelbild benutzt. Das sind tatsächlich Bewegungen, die zumindest eines mit rechten Bewegungen in Europa teilen, nämlich dass sie identitäre Bewegungen sind, die behaupten, eine verschüttete oder beschädigte kulturelle Identität wieder reparieren zu wollen. Das ist ihr Erklärungsansatz dafür, warum es ihren Gesellschaften schlecht geht, weil sie keinerlei Begriff von Ausbeutung, Kapitalismus, Imperialismus haben oder sich sogar positiv auf den Kapitalismus beziehen. Deswegen sind es Bewegungen, die behaupten, das Elend in den islamisch oder muslimisch geprägten Ländern komme, von der Zerrüttung der kulturellen Identität, die man mit aller Macht wieder reparieren müsse, auch durch Druck auf die Individuen, das heißt, wenn die Leute nicht so leben wollen, wie es ihnen vorgeschrieben wird, dann durch Druck und Gewalt und Strafen. Und das ist strukturell etwas, was durch dieses Beharren auf der Wiederherstellung einer homogenen kulturellen Identität tatsächlich strukturell in diesem Punkt rechten Bewegungen hier gleicht. Da sind die Anknüpfungspunkte. Das ist aber nicht der Islam, das sind politische Bewegungen. Ja, also von der Heterogenität gehe ich auch aus. Also wenn ich also was sage, dann bezieht sich das auch immer zwangsläufig aufgrund dieser Heterogenität auf einen Ausschnitt dieser Bewegungen. Also ich möchte aber betonen, dass halt die Feststellung, also die Rechte sei islamfeindlich, also in dieser Form halt nicht stimmt. Also diese, kommen wir gleich sicher bei der Islamophobie-Diskussion noch drauf zurück. Vielleicht was Israel angeht, also ein Beispiel auf Rechtspopulismus ist halt Weblog Politically Incorrect. die absolut auf eine richtig ekelhafte Weise antimuslimisch sind. Also eine antimuslimische, verbrämte Fremdenfeindschaft verkaufen. Und die geben sich also immer dezidiert pro-israelisch, haben alle möglichen Israel-Links auf ihrer Seite, kämpfen angeblich gegen Antisemitismus, haben aber keine Skrupel, jetzt in mehreren Artikeln pro Köln zu verteidigen oder gar und die Leute, die dagegen was unternehmen, also anzupissen, also haben die absolut keine Skrupel, also obwohl also auf diesem Pro-Köln-Kongress jede Menge bekennende Antisemiten und Antizionisten auftreten werden. Also da ist dann Sense mit dieser angeblichen Israel-Freundschaft. Weil es gibt auf der extremen Rechten eben auch Philosemiten, die es vielleicht aus rassistischen Gründen sind, weil sie überzeugt sind, die Juden sind eine ganz besondere Rasse, aber man muss sich zumindest in bestimmten historischen Phasen mit ihnen gutstellen. Das war, was Le Pen während der 30 Jahre, während er pro-israelisch war, 30 Jahre von seinen 52 Jahren politischer Karriere, deren Ende er übrigens gerade gestern angekündigt hat. Er wird sich jetzt also zurückziehen im übernächsten Jahr. In den 30 Jahren war er Antisemit, er ging aber davon überzeugt, dass die Zeit nicht gekommen ist, dass man sich bloß nicht mit denen anlegen darf. Also es gibt auch einen so begründeten Philosemitismus und es gibt auch Pro-Zionisten in der extremen Rechten, weil sie sagen, das löst die jüdische Frage, die Leute sollen gehen. Das ist dann aber ja verbrämte Form von Antisemitismus. Ja, gut. Ja. Kann man sich drauf ein. Kann man sich gerne drauf ein. Ja. Okay, damit sind wir jetzt über die Frage an sich ja schon ein ganzes Stück weit hinausgegangen und haben uns auch mit der Rolle des Antisemitismus hier beschäftigt. Die nächste Frage, die ich jetzt gerne stellen möchte, beschäftigt sich eigentlich nicht mehr mit den Rechten oder mit den Inhalten der Rechten, sondern es geht hier eher um die Diskriminierung, also oder um spezifische Formen von Diskriminierung gegenüber dem Islam, also oder auch vielleicht dieses Konstrukt Islam. Die spezifisch religiös-kulturell begründete Diskriminierung von Menschen, die muslimischen Glaubensgemeinschaften angehören oder zu dieser Gemeinschaft hinzu imaginiert werden, stellt eine empirische Realität in Deutschland und Europa dar. Davon kann man einfach mal schlichtweg ausgehen. Sie äußert sich in verschiedenen Phänomenen, etwa wenn familienrechtliche Diskriminierung von migrantischen Frauen vor deutschen Gerichten also vorkommen oder halt eben auch in rassistischen Kontrollen einer klar religiös oder kulturell konstruierten potenziellen Tätergruppe. Weiter treten sie an den zahlreichen lokalen Protesten gegen Moscheebauten zutage, die für eine Hegemonie für ihr eigenes reaktionäres Gesellschaftsbild eintreten. Das haben wir jetzt auch schon gehört mehrmals. Auch in Teilen der Linken werden solche Phänomene oft unter dem Sammelbegriff Islamophobie zusammengefasst. Eine ähnliche Begriffsbildung stellt die ebenso, also das ebenso gebräuchliche Wort von der Xenophobie dar. Beide Begriffe referieren damit auch an einen pathologischen Diskurs und erscheinen uns somit sehr kritisch für eine politische oder soziale Analyse, auch möglicherweise gar nicht geeignet. Deswegen unsere nächste Frage: Eignet sich die Verwendung des Begriffs Islamophobie als sinnvolle Bezeichnung für die reaktionäre Gegnerschaft zum Islam oder muss man dem Begriff eher kritisch begegnen? Gut, ist schon angesprochen worden, also Parallelisierung von Islamophobie zu Xenophobie, ähnlich ist, gestrickt ist ja auch vom Wortaufbau her Homophobie für Schwulenfeindlichkeit. Ich denke, diese Begriffsbildungen an sich, also solche Begriffsbildungen an sich halte ich für legitim, da im Falle von Xenophobie und Homophobie ja tatsächlich irrationale Handlungen bezeichnet werden. Zumindest könnte man es, ist natürlich immer metaphorisch, die Übertragung solch medizinischer oder psychopathologischer Begriffe, aber in diesem Sinne könnte man also Fremdenfeindlichkeit und Schwulenfeindlichkeit durchaus als Formen einer sozialen Pathologie charakterisieren. Als Metapher, denke ich, ist das zulässig. Bei Islamophobie verhält es sich ganz anders. Da ist es hier ja um die Ablehnung, Kritik an oder Ablehnung einer Ideologie, eines Glaubenssystems geht. Und ich denke, finde eigentlich also ziemlich absurd, die Ablehnung eines Glaubenssystems als diskriminierend oder als soziopathologisch oder wie auch immer zu bezeichnen. Man kann, ich meine, so eine Ablehnung kann unbegründet sein, dann kann man sie als unbegründet zurückweisen, aber sie kann begründet sein, muss sich auf jeden Fall müssen diejenigen, die halt kritisiert werden oder deren Ideologie kritisiert wird, halt sind gefordert, sich kritisch damit auseinanderzusetzen, entweder sich die Kritik anzuziehen oder dagegen zu argumentieren. Aber wenn wir nach dieser Logik gehen, dann müsste Kritik Kritik an Atheisten auch als Atheistophobie bezeichnen, dann müsste sich Christophobie allgemein durchsetzen bei Christentumskritik. Den Begriff habe ich ja eben zitiert, also der wird gebraucht, etwa von diesem Kardinal Mamberti, aber das sind halt nur Einzelfälle. Aber man müsste von Atheistophobie, von, was weiß ich, Liberalistophobie sprechen, von Kommunistophobie. Also das, ich denke, von dem ganzen Aufbau her ist diese Begriffsbildung absurd. Zumal dieser Begriff ja in der Regel, also auch gegen durchaus gegen emanzipatorisch ausgerichtete Islamkritik verwendet wird, lässt sich ja empirisch belegen. Und wo der Begriff Islamophobie gegenüber Rechten verwendet wird, also führt da in die Irre, weil es sich da in Wirklichkeit halt um durchaus spezifische Formen von Fremdenfeindlichkeit oder von Rassismus handelt. Aber dann sollte man Fremdenfeindlichkeit und Rassismus als solche benennen und dann nicht noch halt einen solch irreführenden Begriff da draufsetzen. Also erstmal so viel dazu. Also zunächst, was du gesagt hast zur Parallele mit Xenophobie und auch Homophobie, teile ich ungebrochen. Was den Begriff Islamophobie angeht, ich denke, du machst eine gewisse Gratwanderung, weil du sagst, Kritik am Glaubenssystem darf nicht tabuisiert werden, stimme ich völlig überein. Als Atheist habe ich meine Kritik an jedem Glaubenssystem und mit Sicherheit auch an diesem ohne jeden Zweifel, beziehungsweise an den politischen Konsequenzen, die Leute daraus ziehen, weil den persönlichen Glauben an Gott halte ich etwas, worin ich mich nicht einmische. Atheisten missionieren nicht. Das ist das Problem der Leute. Wenn jemand im Ramadan fasten will, dann sage ich, dein Problem, solange du mich nicht damit behelligst. Sobald aber gesellschaftliche Konsequenzen draus gezogen für andere, für mich oder für die Gesetzgebung oder auch gegenüber der eigenen Tochter, hört der Spaß auf. Insofern, diese Kritik darf tatsächlich nicht tabuisiert werden, wie manche es sicherlich durch die, manche Kräfte, manche Protagonisten es durch die Benutzung des Begriffs Islamophobie tun, indem sie diesen Begriff gleichzeitig für Rassismus benutzen, der Muslims entgegenschlägt, der Kritik am Islam als Vorwand benutzt und indem sie es aber auch für andere Formen von Kritik an Inhalt des Glaubenssystems oder an Inhalt der politischen Konsequenzen, die daraus gezogen werden, benutzen. Du hast aber selber von durchaus spezifischen, sagtest du gerade eben, durchaus spezifischen Formen von Xenophobie und Rassismus gesprochen. Und daran würde ich anknüpfen, weil es tatsächlich einen spezifischen Rassismus gibt, der sich legitimiert aus der tatsächlichen oder vermeintlichen Ablehnung des Islams oder von Erscheinungsformen des Islam als solchen. Ich hatte ein Beispiel übrigens vorher noch vergessen, weil du sozusagen von einer eher islamophilen Tendenz von Rechtsextremen ausgingst. Ich denke, die gibt es in der deutschsprachigen Linken vielleicht sogar noch mehr als anderswo, aus dem einfachen Grunde, weil es eine geopolitische Tradition gibt in Deutschland, nämlich die Tatsache, dass Deutschland eine zu spät und etwas aus eigener Sicht zu kurz gekommene Kolonialmacht war. Das heißt, dass bei der Aufteilung Afrikas und Asiens Briten und Franzosen schon wesentliche Teile des Kuchens weggenommen hatte, war ja das wilhelminische Deutschland mit dem Osmanischen Reich beziehungsweise den zusammenschrumpfenden Resten dessen verbunden und hat Kaiser Wilhelm schon auch mal versucht, aus strategischen Gründen die Moslems, die ja Untertanen des Kalifen und Sultans in Konstantinopel waren, zum Heiligen Krieg gegen Briten und Franzosen zu agitieren, aus geostrategischen Gründen. Deswegen gibt es eine bestimmte Tradition in Deutschland, sozusagen aus Frontstellung der unterlegenen Kolonialmacht, die dann auch ihre Kolonien verloren hat im Zweiten Weltkrieg und wiederum dann an arabische Nationalisten zum Beispiel zu appellieren versuchte gegen Briten und Franzosen. Das ist aber auch nicht durchgängig. Zum Beispiel Dr. Gerhard Frey, der Chef dieser DVU, dieser Nazi-Oper, hat zum Beispiel gesagt in einem Interview in der Bunten im Winter 1991-92, wird er gefragt, was haben Sie eigentlich gegen die Türken und die Moslems? Und dann sagt er, antwortet er, bei den Türken ist die Frau nicht gleichberechtigt. Das ist meine Kritik daran, sozusagen, dass es ein Vorwand ist, dass es auf 10 Kilometer gegen den Wind nach Vorwand riecht, ist klar. Das sind aber Aussagen, die sozusagen um die Feindlichkeit, die Feindseligkeit gegenüber der Anwesenheit bestimmter Menschengruppen zu ziehen, nicht nur relativ weit verbreitet sind in der Gesellschaft, sondern sogar als Bindeglied zwischen unterschiedlich motivierten Gruppen dienen können, zum Beispiel zwischen Rechtsextremen, die ganz eindeutig rassistische Beweggründe haben, und Leuten, die eher dem konservativ-liberalen Milieu angehören, für die aber sozusagen auch die Kritik an Erscheinungsformen des Islam legitimieren soll, die Forderung nach Abschottung von Einwanderern oder zumindest bestimmten Einwanderergruppen. Ich denke an Leute, die wirklich auf fast pathologische, du hast vorher gesagt, den Begriff darf man benutzen, auf fast pathologische Weise sich in Hass reingeredet haben gegen Erscheinungsformen des Islam. Ich denke an das Buch von Oriana Fallaci zum Beispiel, wo sie nicht nur sagt, die Söhne Allahs, also wörtlich, vermehren sich wie die Ratten in Europa, wie die Ratten, sondern wo sie auch zum Beispiel sagt, ich werde selber hingehen und das Zelt, in dem diese somalischen Migranten in Florenz leben, abfackeln und anzünden. Einer der Redner der Pro-Köln-Konferenz am kommenden Wochenende, nämlich Mario Borghezio, ein Abgeordneter der inzwischen Europaparlamentarier der regionalistisch-rassistischen Partei Lega Nord, hat übrigens genau das versucht. Er ist also auch verurteilt worden, weil er so ein Zelt in Brand gesteckt hat, wo sie die somalischen Immigranten angreift, die von mir aus Moslems sind, weil sie zufällig aus einem solchen Land kommen, aber nicht nach Italien kamen, weil sie Moslems sind, sondern weil es in Somalia eine Bürgerkriegssituation gibt, die sagt, sozusagen, mir wird entgegengehalten von den Gutmenschen, ich darf diese Menschen nicht hassen, wenn sie aus ihren Schlauchbooten steigen. Da hat es erst recht nicht mehr mit Islam zu tun, weil Mahmoud Ahmadinejad im Regel nicht im Schlauchboot nach Europa kommt, sondern aus dem Flugzeug steigt, wenn er europäischen Boden betritt. Wo also endgültig sozusagen der ganze grüne Faden, der das Buch durchzieht, nämlich der Islam ist böse, der Islam hat sich seit 1400 Jahren nicht verändert. Das ist, glaube ich, eine ganz zentrale Aussage dieses spezifischen Rassismus. Das ist immer dasselbe, dem wir begegnen vor 1400 Jahren und heute, wo dieser grüne Faden dann dazu dient, Sachen zu legitimieren, die endgültig nichts mehr mit Kritik an irgendeinem Glaubenssystem zu tun haben, sondern die blanke Hass auf Menschen sind, die da aus ihren Schlauchbooten steigen und die nicht hierher kommen, weil sie Moslems sind, sondern aus ganz speziellen sozialen, ökonomischen Gründen oder aus Gründen politischer Verfolgung. Vielleicht noch ganz kurz, du hast in Köln, als wir vorigen Sonntag benutzt haben, eine ganz gute Definition oder einen ganz guten Begriff benutzt, nämlich dass du sagst, dort wird es problematisch, wo Leute, die jetzt Moslems sind, sich selber als solche definieren oder denen das zugeschrieben wird, in Geiselhaft für das Verhalten anderer, in Sippenhaftung genommen werden für das Verhalten anderer Moslems. Damit bin ich einverstanden, das ist aber durchaus in unserer Politik auch ein weit verbreitetes Phänomen. Nicht nur auf der Rechten, ich erinnere zum Beispiel daran, wie ein sozialdemokratischer Premierminister in Frankreich in den 80er Jahren, Pierre Mauroy, einen Streik maghrebinischer Arbeiter bei Talbot und bei Peugeot abqualifiziert hat, weil er nicht wusste, was er diesem sozialen Kampf entgegensetzen sollte. Also gesagt hat, das sei ein von Rumänien gesteuerter Streik, was absolut Unsinn war, weil diese Leute A, keine Schiiten waren und B, vielleicht in ihrem Ramadan gefastet haben, aber ansonsten nicht gestreikt haben, weil sie Moslems waren, sondern weil sie Arbeiter waren. Das heißt, diese In-Sippenhaftnehmung von Leuten, weil sie Moslems sind oder weil ihnen das zugeschrieben wird. Und die Begründung von Rassismus dadurch, dass der Islam das Bedrohungsszenario sei, das begründet durchaus einen ganz spezifischen Rassismus. Was setzt man dem entgegen? Ich bin einverstanden, dass man dem nicht die Tabuisierung von jeder Kritik am Islam oder dem, was als Inhalt drunter gefasst wird, entgegensetzen darf, weil das auch linke Kritik und die Kämpfe von unterdrückten Menschen in den entsprechenden Ländern treffen würde, sondern natürlich, dass man trotzdem den Rassismus treffen muss. Du hast vorgeschlagen, es Moslemophobie statt Islamophobie zu nennen, weil klar ist, dass es nicht um Kritik am Inhalt des Islam, sondern an den Menschen, sondern um Hetze gegen die Menschen geht. Damit bin ich einverstanden. Ich denke, das muss unsere Perspektive sein. Ja, also der Begriff Moslemophobie stammt übrigens, also ich habe ihn zumindest da zum ersten Mal gelesen, von Ali Sina, ist ein ehemaliger Moslem, der selbst ein scharfer Islamkritiker ist, auch die Verwendung des Begriffs Islamophobie aufs Schärfste kritisiert, aber der hat also den Begriff Moslemophobie also als eine Denkmöglichkeit verwendet, also für genau dazu, darunter würden dann solche Fälle gehören, in denen dann tatsächlich Menschen konkret in Sippenhaftung für das getan werden, also Moslems oder vermeintliche Moslems für das, was andere getan haben. Also ein konkretes Beispiel auch, dass also beispielsweise in London nach den U-Bahn-Anschlägen wurden also von Leuten haben Leute 5 asiatische Teenager, die sie für Moslems gehalten haben, krankenhausreif geschlagen, als Rache für diese Anschläge. Das wäre halt wirklich so ein klassisches Beispiel für so eine Sippenhaftung. Und da dieser Begriff ist halt auf konkrete Menschen bezogen und nicht wie der irreführende Begriff Islamophobie auf eine Ideologie oder Weltanschauung. Wie ich schon angedeutet bzw. auch explizit gesagt habe, bin ich damit einverstanden, was jetzt aber nicht dazu führen darf, jeden anzupissen, der künftig noch den Begriff Islamophobie benutzt, weil die Tatsache, dass wir uns prinzipiell darauf einigen können, wird nicht dafür sorgen, dass wir morgen den Begriff durchgesetzt haben werden. Ich denke, man muss sich angucken, wer welche Inhalte vertritt. Ich glaube, es gibt Leute, die sprechen tatsächlich von Rassismus, der sich über Kritik am Islam oder seinen Erscheinungsformen legitimiert, die das stigmatisieren wollen durch den Begriff Islamophobie. Mit denen kann man diskutieren darüber, ob der Begriff geeignet ist, aber deren Absichten kann man, glaube ich, durchaus positiv unterstützen. Es gibt sicherlich ganz andere Kräfte, die den Begriff in anderer Absicht benutzen. Ich erinnere mich zum Beispiel an den Prozess, der einer französischen Satirezeitung gemacht worden ist, von mehreren Kreisen des islamischen Klerus, darunter der Islamischen Weltliga mit Sitz in einem der übelsten Staaten dieser Welt, nämlich in Saudi-Arabien, in Jeddah, wo also sozusagen die Begriffe Islamophobie und Blasphemie, also Gotteslästerung, in einem Atemzug genannt worden sind. Da hört natürlich wirklich der Spaß auf, weil das sind Leute, die ganz andere Absichten verfolgen. Insofern würde ich dafür plädieren, bei Leuten außerhalb dieser Runde wirklich drauf zu gucken, was wollen sie benennen, wenn sie den Begriff benutzen. Wollen sie einen Rassismus, eine spezifische Unterform von Rassismus benennen oder wollen sie aus ihrer Sicht verübte Blasphemie benennen? Im zweiten Fall gibt es selbstverständlich keinerlei Solidarität. Im ersten sieht es anders aus. Okay, ich glaube, das war nochmal eine ganz gute Klärung zu dem Begriff und zu dem Umgang damit. Dann wollten wir eigentlich jetzt zum letzten Fragenkomplex überleiten. Der beschäftigt sich jetzt damit, wie kann denn eine linke Islamismuskritik kulturalistische Kurzschlüsse umgehen? Und damit sind wir ja auch vielleicht ein bisschen in dem Fahrwasser, was gerade angedeutet worden ist, dass nämlich, dass eben Blasphemie an sich ja überhaupt nichts negativ zu Betrachtendes wäre. Und wir finden halt eben auch in der Linken viele problematische Bezugnahmen auf den Islam oder auch die arabische Kultur. Und deswegen lautet unsere Frage, wo besteht die Gefahr, dass eine sich als emanzipatorisch und links verstehende Islamismuskritik in rassistische Argumentationsmuster verfällt? Und wie sollte eine emanzipatorische Kritik des Islamismus und eine gleichzeitige Kampfansage an den europäischen Rechtspopulismus aussehen? Und ist es überhaupt sinnvoll möglich? Ja, ich denke, dass eine linke emanzipatorische Islamismuskritik, die Sachen beim Namen nennt, also dass halt Islam halt den Islamisten und Fundamentalisten zur Legitimation von Unterdrückungspraktiken dient, per se nicht kulturalistisch sein kann, weil sie ja die Möglichkeit der Befreiung betont. Dass also Leute, die als Moslems vereinnahmt werden, die als Frauen zwangsverheiratet werden beispielsweise, die als Mädchen unter das Kopftuch gezwungen werden, die daran gehindert werden, den Islam zu verlassen, ist ja im orthodoxen Islam gar nicht möglich, mit dem Islam zu brechen. Also wenn man deren Freiheit, für deren Freiheit kämpft, da auszusteigen, dann ist dieses Argument zwangsläufig antikulturalistisch und kann gar nicht rassistisch sein. Natürlich ist Linkssein kein eingetragenes Warenzeichen. Es kann natürlich sein, dass Leute, die sich selbst als Linke verstehen, durchaus rassistisch argumentieren. Ein Beispiel, dass also eine Ex-Linke dann in so ein antirassistisches Fahrwasser sich begibt, ganz massiv, hat Bernhard ja mit Oriana Falaci gemeint. Also Leute, die sich selbst als links definieren, durchaus anti-emanzipatorisches vertreten können. Das kennen wir ja nicht nur in diesem Feld. Ich denke, wenn die Ziele der Islamkritik eindeutig als emanzipatorische formuliert sind, dann ist diese Gefahr ausgeschlossen. weil es ja letztlich also eine ganze Menge einschließt. Also diese, da sind wir auch bei dem Punkt, also wie verbindet sich das mit dem Kampf gegen Rechtspopulismus? Ich denke, letztlich ist der Kampf gegen islamisch begründete Unterdrückungspraktiken und gegen die Unterdrückungsmethoden der Rechtspopulisten einschließlich ihrer Fremdenfeindlichkeit und ihrer ihrem Hass gegen Flüchtlinge, sind also letztlich Teil desselben Projekts, wenn man halt das, also beides zu dulden, ist letztlich eine Form von falscher Toleranz. Es kommt letztlich auf die Ziele an, dann, die man damit verfolgt. Also ich denke, ihr habt GenossInnen, Veranstalterinnen die Aufgabe richtig benannt, nur heißt die Aufgabe benennen noch nicht sie lösen. Ich glaube, es ist auch nicht so einfach, wenngleich ich auch einige Vorschläge dazu machen möchte. Ich denke, unsere Absichten, Klaus' Absichten und meine, liegen sehr nahe beieinander. Ich sehe aber ein paar Zweischneidigkeiten oder Fallstricke in dem, was du vorschlägst. Zunächst mal grundsätzlich, ich denke, Linke kann auf zwei Ebenen, Linke oder Leute, die sich für Linke halten oder Leute, die grundsätzlich gute emanzipatorische Absichten subjektiv verfolgen können, auf zwei Ebenen in falschem Fahrwasser landen. Nämlich jeweils, indem sie bestimmte Sachen als, beziehungsweise im einen Fall, indem sie in positiver Absicht bestimmte Sachen als naturgegeben fälschlich betrachten und in guter Absicht, nämlich dem Rassismus entgegenzutreten, verteidigen. Das heißt, indem sie sozusagen das Recht auf Anderssein und das Recht auf Differenz so hochhalten, dass es für Leute schon wieder zur Anforderung gefälligst anders und gefälligst different zu sein wird. Konkret, also sicherlich von positiver Absicht getragen, gab es in Frankreich von antirassistischen Organisationen, von einer antirassistischen Organisation, nicht der besten, aber ich werde sie jetzt nicht nennen, in den frühen 80er Jahren die Parole vom Recht auf Differenz, durchaus positiv, subjektiv gemeint und begründet, nämlich dem Recht, aus verschiedenen Ländern zu kommen, verschieden auszusehen und trotzdem gemeinsam in einer Gesellschaft zusammenzuleben. Nur wurde dieses Differenz dabei so betont, dass dann die extreme Rechte das aufgriffen, perfekt umbog, indem sie sagte, ja, wir sind auch für das Recht auf Differenz. Für uns heißt das Recht auf Differenz, wir sind nicht so wie die und die sind nicht so wie wir. Nur zogen die natürlich eine andere politische Konsequenz draus. Die bleiben bei sich und wir bleiben bei uns. Deswegen, ich glaube, dieses Beharren auf Differenz und das Beharren, dass Leute, die als Moslems in muslimische Familien hineingeboren wurden, so halt sind und was vielleicht nicht gefordert wird, aber was de facto auf die implizite Forderung hinausläuft, auch so zu sein haben, bringt einen, auch wenn es in bester Absicht geschieht, in ein falsches Fahrwasser. Also ich denke, da darf man nicht die Tür zumachen, wenn Leute sagen, zum Beispiel, ich komme aus islamisch legitimierten Herrschaftsstrukturen im Iran, ich will aber gar nicht so leben, sondern im Gegenteil, ich möchte diese Verhältnisse umwälzen. Da sollte sicherlich die Linke mit offenen Armen die aufnehmen und in ihren Kämpfen unterstützen. Allerdings nicht sich substituieren, also sagen, so haben eure Kämpfe auszusehen, aber dort, wo emanzipatorische Kämpfe stattfinden, sie zu unterstützen. Das andere Fahrwasser, wo ich ein bisschen den Fallstrick sehe, du argumentierst auch in bester Absicht, aber du sagst zum Beispiel, Leute haben die Wahl und was weiß ich, Frauen haben die Wahl in diesen und jenen Familienstrukturen und mit diesem und jenem Symbol, wie zum Beispiel im Kopftuch zu leben und entweder entscheiden sie sich so oder aber sie entscheiden sich sozusagen für was anderes. Das kann natürlich ein bisschen drauf rauslaufen, sozusagen Anforderungen zu stellen an Leute und zu sagen, ihr habt euch zu emanzipieren, sozusagen nach bestimmten Schemata, wie wir sie aus europäischen Gesellschaften und Kämpfen kennen. Da bin ich auch ein bisschen vorsichtig, weil das zumindest von anderer Seite, also nicht von deiner Seite, nicht von unserer Seite, in der Vergangenheit benutzt wurde, um sozusagen ein Bild, wie Leute zu sein haben und wonach sie sich zu richten zu haben, entwerfen. Da gibt es eben auch historische Fallstricke. Ich erinnere mich, ich habe gerade vor meinem geistigen Auge die berühmte Entschleierungsszene auf dem Forum von Algier im Mai 1958. Also Mai 1958 ist der Zeitpunkt, als Charles de Gaulle, der General, damals noch nicht Präsident, kurz darauf Präsident, durch einen Militärputsch in Algier, damals noch nicht französische Kolonie, sondern juristisch integraler Bestandteil des französischen Mutterlandes, an die Macht kommt. Also der Putsch wird dann legalisiert vom Parlament in Paris und er greift die Staatsmacht und lässt sich dann eine Verfassung auf den Leib schneidern. Und im Zuge dieses Militärputschs, getragen durch die europäische Kolonialbevölkerung in Algier, kommt es zu dieser Entschleierungsszene. Geleitet durch die Ehefrau eines führenden Generals, die eine Wohltätigkeitsvereinigung leitet und die dann ihre Schäfchen sozusagen dazu bringt, sich da zu entschleiern, um zu sagen, jetzt seht ihr doch, warum wir Europäer hier sind, nämlich um die Frauen hier zu emanzipieren. Etwas, was in 132 Jahren, beziehungsweise damals bis dahin 128 Jahren Kolonialpräsenz, bis dahin keine Sau in Frankreich interessierte, wie diese Frauen sich emanzipieren. Das war wirklich die letzte, der hinterletzte Sorge, die die Kolonialverwaltung und die französischen Behörden umtrieb, wurde aber in dieser Situation entdeckt. Ich denke, das kann eben auch was sein, wenn, vor allem wenn es zur Anforderung wird, werdet doch wie wir, weil wir erfolgreiche Kämpfe geführt haben und weil wir tatsächlich aus guten Gründen den Einfluss der Religion, der christlichen Religion, zurückgedrängt haben in unserer Gesellschaft und dies und das. Jetzt werdet ihr doch erstmal wie wir. Die Geschichten sind aber anders verlaufen. Man kann das Ergebnis an manchen Punkten beklagen, zum Beispiel das Ergebnis, dass Religion oder auf Religion begründete Ideologie in bestimmten Gesellschaften, nicht nur, aber auch in muslimisch geprägten Gesellschaften, eine wesentlich stärkere Bindungskraft hat als in der hiesigen. Das hat auch was zu tun mit Geschichte, die man erstmal, denke ich, kennen und rekonstruieren muss, rekonstruieren, um sie dekonstruieren zu können oder ihre Resultate dekonstruieren zu können. Dass Islam aber auch auf den Islam begründete politische Ideologie eine stärkere Bindungskraft hat, hat unter anderem was zu tun mit Geschichten, wie ich gerade eine erzählt habe, nämlich, dass die Berufung auf die Aufklärung, auf die Werte der französischen Revolution, auf die bürgerliche Demokratie auch als Begründung und Legitimation für Vorherrschaft über bestimmte Länder herhielten und heute zum Teil noch herhalten, weil natürlich wurde und wird der Krieg in Afghanistan nicht geführt, um die afghanischen Frauen zu emanzipieren. Es hat nämlich bis dahin vor dem 11. September 2001 in den westlichen Hauptstädten auch keine Sau interessiert, wie es den afghanischen Frauen geht, aber wirklich keine Sau interessiert, also zumindest bei den Entscheidern. Für linke Feministinnen, die in der Opposition waren, sieht es anders aus. Deswegen bin ich vorsichtig zu sagen, sozusagen emanzipatorische Kämpfe an deren Stelle zu definieren. Ich denke, dort, wo es sie gibt, muss man sie unterstützen. Da seine Bündnispartner und Bündnispartnerin sucht man sich aus. Ich denke aber, sozusagen von vornherein hinzugehen und zu sagen, die Leute haben die Wahl und deswegen sind bestimmte Leute für mich, kommen gar nicht in Frage, sozusagen, dass ich ihre Probleme wahrnehme, dass ich auch wahrnehme, wo sie vielleicht Opfer herrschender Politik hier sind. Das kann auch zu, wenngleich ungewollten Kurzschlüssen führen. Ich denke, Unterstützung von Leuten, die für Emanzipation gegen islamische legitimierte Herrschaftsstrukturen gehören, ja. Aber wo die Bindungskraft dieser Ideologien herkommt, wo es geschichtlich herkommt, muss man gerade als hiesiger, hier lebender Linke auch erstmal verstehen. Und man muss sich selbstverständlich verabschieden von diesen ganzen Konstruktionen, die zum Beispiel behaupten, das ist genau, was Oriana Fallaci wörtlich schreibt, mit etwas zu tun zu haben, was sich seit 1400 Jahren nicht verändert hat. Der Islam ist der Islam ist der Islam. Das ist Unfug. Es ist insofern nicht ganz leicht, weil ich sage, es sind politische Bewegungen, der Islam als Religion ist was anderes. Mohammed hat auch eine politische Bewegung angeführt, im 7. Jahrhundert christlicher Zeitrechnung. Nur die heutigen politischen Bewegungen, die wir antreffen, haben nichts, aber auch gar nichts mit der politischen Bewegung vor 1400 Jahren zu tun. Es sind zwei verschiedene Phänomene. Deswegen hören wir auf, letzter Satz, von dem Islam mit großem D und großem E zu reden, sondern fangen wir an zu sehen, dass Islam nur das ist, was Leute unter diesem Namen praktizieren. Das sind zum Teil absolut schreckliche Sachen, was ganz bestimmte politische Bewegungen angeht. Das sind zum Teil Sachen, die mich nichts angehen, wenn es dafür sorgt, dass jemand im Privatleben sagt, ich trinke keinen Wein, ich trinke kein Bier. Ansonsten aber sich zuerst als Student oder Frau oder Arbeiter oder sonst was hier definiert, dann ist es was, was mich nichts angeht oder mich nicht zu schrecken hat. Wobei, was ich mit emanzipatorischer Kritik meine, ist zunächst mal also die Benennung von bestimmten Zuständen. Also es ist noch was anderes als Intervention. Wie man damit umgeht, ist dann wieder eine andere Sache. Ich kann natürlich durchaus, dass die Verschleierung in Saudi-Arabien, als die Frauenunterdrückung in Saudi-Arabien kritisieren muss deswegen nicht automatisch meinetwegen eine Militärintervention fordern, um die Frauen zu entschleiern, aber die Unterdrückungsstrukturen benennen, ich denke, das ist unbedingt für Linke notwendig und wenn klar ist, also worum es da geht, dass es um Kampf gegen Unterdrückung geht, dann kann es auch die Kritik auch nicht instrumentalisiert werden, wenn sie konsequent ist, wenn sie sich generell, also überall, auch nicht nur bezogen auf islamisch begründete Unterdrückungsstrukturen, also gegen Unterdrückung wendet. Also zum Beispiel, also ich denke, wesentliches Merkmal in dieser ganzen Diskussion ist zum Beispiel, also dass man die Fremdenfeindlichkeit von den Rechten zurückweist und also nicht nur von den explizit Rechten, sondern auch konsequent den staatlichen Standortrassismus bekämpft und konsequent gegen Abschiebungen beispielsweise kämpft. Dann kommt ja noch dazu, dass also viele, ja, eine der Hauptfluchtursachen ist halt der Islam, so könnte man sagen. Dass also Leute vor Islamisten fliehen, aber auch Leute, die ich bin auch gegen die Abschiebung von Islamisten selber, ne? Die muss man hier politisch bekämpfen, also wenn es nicht anders geht, auch wenn es jetzt Hardcore ist, also notfalls auch mit der Polizei, da hätte ich dann auch keine Skrupel, wenn ich wüsste, dass jemand einen Anschlag plant, aber dann muss man sie so oder so hier bekämpfen und Abschiebung bedeutet ja unter anderem, dass sie dann woanders ihr Unwesen treiben, also vollkommen absurde Vorstellung. Völlig richtig, völlig richtig, völlig einverstanden. Okay. Ja, damit wären wir eigentlich jetzt zuerst mal mit den Fragen durch, die wir uns als Gruppe selber überlegt haben und die wir direkt an unsere Referenten richten wollten. Und würden dann jetzt also die Diskussion so mit dem Publikum eröffnen, euch nochmal daran erinnern, dass das hier aufgezeichnet wird. Also wenn ihr nicht wollt, dass ihr auf dem Band seid, sagt es dazu, dann schneiden wir euch raus. Und ja, dann warten wir auf eure Fragen. Hat Frau Köln eigentlich jemals definiert, was es unter christlich abendländisch versteht? Nicht, dass ich wüsste. Das weiß ich auch nicht, also aber... Normalerweise versteht sich das für solche Leute vermeintlich von selbst. Das heißt, sie schließen gerade aus, dass man es definieren muss, weil es vermeintlich Gemeingut ist. Ja, also wenn sie es definieren würden, dann könnten sie ja nicht mal sagen, dass es christlich abendländisch ist. Naja, das Problem ist, das Christentum ist nicht nur abendländisch. Ja. Ja, erstens das, ne, das ist... Richtig. Und das Abendland nicht nur christlich. Das Christentum ist nicht mal im Abendland entstanden. Hm. Ja, fällt euch sonst noch was ein? Nicht ehrlich gesagt. Vielleicht machen wir einfach mal 5 Minuten Pause. Lassen sich die Gedanken dann besser setzen und sammeln. Ja. B, müsste ich auf Toilette. Und C, gibt es sicherlich auch Raucherinnen und Raucher unter uns, die schon sehnsüchtig darauf warten, an ihrem Glimmstängel ziehen zu können. Ja gut, das wollen wir nicht verhindern. Wenn jetzt keine direkte Intervention kommt, dann können wir ja gleich im Anschluss nochmal diskutieren. Mal nicht alle abhauen. Ne? Genau. Da hinten ist eine Wortmeldung. Ja, genau. Ja. 5 Minuten. Dann machen wir eine Kippenpause. 5 Minuten. Genau, 5 Minuten. Genau. Weit gefasst und. Wo sind denn die Toiletten hier? Hier vorne links. Genau.